eine Melodie im Ohr haben, das ist eine der Freuden, die Musik zu bereiten vermag. Wenn man im Radio etwas gehört hat, in einem Konzert war, in einem Musical oder in der Oper und innerlich eine Tonfolge singt, dann ist es passiert. Unsere Sinne folgen dann Mal für Mal dem, was sie transportiert. An Strahlen, an Fröhlichkeit, an Jubel oder Trauer, Nachdenklichkeit oder Empörung. Es gibt natürlich noch viele andere Verführungskünste, die Musik beherrscht. Rhythmus, Drama, Atmosphäre. Aber die Melodie ist schon ihr brillantester Angestellter. Viele Große der Musikgeschichte waren Meister im Erfinden von Melodien und sind uns mit ihren Tonfolgen im Ohr geblieben. Vivaldi oder Mozart, aber auch Andrew Lloyd Webber oder die Beatles. Wenn ich Ihnen ein paar Töne vorspielen würde, erkennten Sie die Melodie sofort. Ein großer Meister unter diesen Meistern ist Johann Strauss' Sohn, der Walzerkönig, der am 25. Oktober 1825, vor genau 200 Jahren, geboren wurde. Schöpfer nicht nur des Donauwalzers, sondern vieler weiterer Melodien. Sein Leben war nicht ganz so heiter wie seine Musik. Im Gegenteil, er kämpfte mit Selbstzweifeln und hat es doch vermocht, ein ganzes Imperium aufzubauen. Mit mehreren Orchestern, mit Tourneen in Europa und bis in die USA. Und er hat es eben vermocht, wunderbare Musik zu erfinden, deren Melodien in Wien viele Menschen auf der Straße vor sich hin pfiffen und bei denen auch wir noch mitschwingen, mitjubeln und mitfeiern. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über den Walzerkönig Johann Strauss Sohn von Jürgen König. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Alle langen Nächte der letzten Monate können Sie in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Erster Akt: Der Sohn des Walzerkönigs. An der schönen blauen Donau. Dabei ist die Donau vielleicht hier und da auch schön, aber auf keinen Fall blau. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Donauwalzer für eine kurze Zeit die Nationalhymne Österreichs. Die inoffizielle Nationalhymne ist er bis heute, Höhepunkt des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker und des Wiener Opernballs. Dabei hatte der Wiener Männergesangverein eigentlich einen närrischen Chorwalzer bei Strauss bestellt. Die Uraufführung fand am 15. Februar 1867 gegen 23 Uhr in einem umgebauten Schwimmbad statt. Im überheizten, stickigen, weil hoffnungslos überfüllten Diana-Badsaal war der Donauwalzer im Rahmen eines äußerst bunten und turbulenten fünfstündigen Programms einer von sehr vielen Höhepunkten. Und doch schrieb der Berichterstatter des Neuen Fremdenblatts zwei Tage später darüber: Die Eröffnungsnummer der zweiten Abteilung war ein entschiedener Schlager. Womit Johann Strauss der erste Schlagerkomponist der Welt wäre. Leider nicht von mir, meinte Johannes Brahms schon, nachdem er nur den Anfang des Donauwalzers gehört hatte. Die Musik stammt aber nicht nur von Johann Strauss. Denn dieser Walzer, der tatsächlich eine Folge von 10 Walzern ist, lebt auch von musikalischen Ideen und Phrasen anderer, die Strauss übernahm, genau wie Motive aus eigenen früheren Werken, sogar solchen, die es schon gedruckt gab. Ein wahrer Recycling-Künstler, dieser Johann Strauss' Sohn. Aus ihm scheint die Musik geradezu herauszutriefen, sagte wiederum Johannes Brahms, der mit Strauss befreundet war. Der Donauwalzer machte Johann Strauss reich und berühmt. Ach was berühmt, weltberühmt. Nach Gastspielen in Paris und London kam sein Verleger mit dem Drucken kaum nach. In Boston drängten sich 60.000 Menschen in eine Halle, um Johann Strauss, ein Orchester von fast 1.000 Musikern, dirigieren zu sehen. Coliseum nannte sich das. Die Außen an sich ist schon beeindruckend genug. Aber es gibt da so eine schwarz-weiße Zeichnung, da sieht man das Innere und das ist wirklich ein unüberschaubares Menschenmeer. 60.000 Menschen soll diese Halle gefasst haben. Das ist Stadiongröße. Ein Weltstar, dem die gekrönten Häupter Europas huldigten und dem die Frauen, vielleicht auch etliche Männer, zu Füßen lagen. Beim Johann Strauss hat man schon eben das Gefühl, gleich nach der Ouvertüre, dass nichts anderes folgen könnte. Also das ist eben ein Zeichen von großen Komponisten, dass man das Gefühl hat, jetzt wenn ich dort was anderes reinschieben würde, einen anderen Walzer von woanders, es passt nicht. Aber hier hat man wirklich das Gefühl, am schönsten und am besten ist es so, wie er das gemacht hat. Und eben diese Vielfalt an den einzelnen Walzern. Tibor Kovács, Stimmführer der zweiten Violinen bei den Wiener Philharmonikern. Es ist auch interessant, wenn man die Struktur bei Johann Strauss sich anschaut, dass die großen Walzer, natürlich die Polkas und Polka Masur und Schnellpolka und Galopp und alle diese Gattungen, das ist genauso genial und wunderbar. Aber bei den Walzern ist es schon faszinierend, dass es eigentlich so ähnlich abläuft wie bei einer Haydn-Symphonie. Es ist immer eine langsame Einleitung. Und man stimmt sich da ein wie bei einem Ritual und dann kommt der eigentliche erste Walzer. Dabei war Joseph Haydn kein dezidiertes Vorbild von Johann Strauss. Erklärte Vorbilder hatte er gar nicht. Der einzige, dem er nacheiferte und von dem er sich die Tricks abschaute, das war sein Vater. Das Erstaunliche ist eben bei dieser Musik, da sieht man auch die Genialität des Komponisten. Es ist egal, in welcher Besetzung man die Musik spielt, es klingt immer schön, wenn man es schön spielt. Man erkennt immer irgendwie die Noblesse und die Eleganz und den Charme dieser Welt. Strauss war ein Genie mit allem, was dazugehört und vor allem auch mit allem, was fehlt. Er war wirklich ein Monomane, der für die Musik gelebt hat, für das Komponieren, für das Dirigieren und alles andere ist in den Hintergrund getreten und dadurch hat er sicher gesellschaftliche Defizite auch gehabt. Der Wiener Musikwissenschaftler und Strauss-Forscher Thomas Aigner. Er weist auch auf die Schwierigkeiten hin, die Johann Strauss beim Komponieren hatte, zunächst jedenfalls. Eine wirklich gründliche musikalische Ausbildung bekam er nicht. Das Schreiben etwa komplizierter Chorsätze fiel ihm schwer. Zum Beispiel beim ganz berühmten Donauwalzer war es Rudolf Weinwurm, der Chorleiter vom Wiener Männergesangverein, dem ja dieser Walzer gewidmet ist und der ihn auch aus der Taufe gehoben hat. Es gibt leider kein Autograph von der Orchesterfassung, aber es gibt ein kleines Autograph, das der Männergesangverein aufbewahrt, von den Proben für dieses Werk. Das ist ohne Introduktion und ohne Coda, es sind nur die Walzer Nummer 1 bis 5. Johann Strauss' Sohn schreibt durchgehend die Klavierbegleitung, wie gesagt, Proben, man hat es ja dann mit Orchester aufgeführt. Und der Chorsatz bei den Walzern 1 bis 4 stammt von Weinwurm. Und nur der fünfte Walzer ist von Strauss. Aber eines ist sicher, an musikalischen Einfällen hat es ihm nie gemangelt. Wohin er kam, mit wem er auch zusammensaß, immer war damit zu rechnen, dass er plötzlich, auf welches Papier auch immer, in aller Eile Noten hinkritzelte. Ich finde das auch immer wieder bewundernswert. Es gibt ja wirklich wenige Melodien, Musikstücke, die so berühmt werden, dass man die wahrscheinlich irgendwo in Kenia auf der Straße pfeifen könnte und Leute würden mitsingen können. Mozart hat das ein paar Mal geschafft. Es gibt von Offenbach solche Sachen, Wagner vielleicht auch mit dem Walkürenritt. Und mit der Blauen Donau ist das halt auch so ein Moment. Der Berliner Musikwissenschaftler und Operettenforscher Kevin Clark. Da ist ein Komponist, dem fliegt alles zu. Was er sich als junger Mann musikalisch aneignen will, kann er schon längst. Seine Stücke werden, kaum dass er damit das erste Mal öffentlich aufgetreten ist, von ganz Wien getanzt, gepfiffen, gesungen. Der Erfolg bleibt ihm treu. Er wird reich, heiratet, baut sich ein Palais, wird mehrfacher Villenbesitzer. Die großen Köpfe aus Kunst, Politik und Wissenschaft suchen seine Nähe. Er stirbt in den Armen einer geliebten Gattin. Der ewige Nachruhm ist ihm sicher. So war es tatsächlich. Aber die Biografie des Johann Strauss' Sohn lässt sich auch ganz anders erzählen. Leichtes Blut, so hieß allenfalls die Polka, die er in einer Dreiviertelstunde aufs Notenpapier schrieb. Ist ein Komponist, der muss alles, was er kann, seinem Vater abringen. Das musikalische Handwerk erlernt er nur mühsam, die Dirigierposen studiert er vor dem Spiegel ein. Eingebettet in eine Familiendynastie ist er mitnichten der Großfürst der Wiener Musik, für den ihn die Menge hält, Immer gilt es, Rücksichten zu nehmen auf den Vater, die Mutter, die Brüder. Auf die Wiener Komponistenkonkurrenz, auf die Musiker seines großen Orchesters, auf Gastwirte und Ballsaalbetreiber, auf Verleger und Tourneeunternehmer. Ein großes Selbstbewusstsein hat er zeitlebens nicht. Phasen der Melancholie begleiten ihn. Seine Frauen müssen ihm Halt geben. Sonnenschein kann er nicht leiden. Nur bei Regen fühlt er sich wohl. Gequält von unbestimmten, aber anhaltenden Ängsten verlässt er nur ungern sein Haus. Vor Eisenbahnfahrten hat er panische Angst. Vor einer Ozeanüberquerung auf dem Weg nach Amerika setzt er gleich mehrere Testamente auf. Und überhaupt diese ewigen Reisen, in der Fremde im Mittelpunkt zu stehen, ist ihm erst recht unangenehm, im größeren Kreis womöglich Reden halten zu müssen, etwa bei einem Festbankett, wovon er in seinem Leben viele ertragen muss, derlei scheint ihm die Hölle auf Erden zu sein. Von wegen leichtes Blut. Die Geschichte des Johann Strauss Sohn oder Johann Strauss der Zweite, wie er im englischen Sprachraum in dynastischer Nummerierung genannt wird, das ist die Geschichte einer Familie, von deren Ahnen, so beschreibt es Michael Lemster in seiner Strauss-Biografie, nur zwei das Bürgerrecht hatten, von denen niemand je einem geregelten, in Zünften organisierten Beruf arbeitete, entsprechend nie in sichere soziale Verhältnisse eingebunden war. Bauern waren die Familienahnen, Gärtner, Jäger, Kutscher, Tapezierer, Schuster, Zuckerbäcker, Händler für Militärbedarf oder Früchte, ein Artillerietischler war unter ihnen und Wirte, Wirte, Wirte. Aus akuter Not geborene Wechsel der Beschäftigung waren an der Tagesordnung. Alle Sträuße waren also kleine Leute, deren Leben mit heute unvorstellbaren Risiken gewürzt war. Möglichst herauszukommen aus solchen Milieus, das war ein Gebot des Selbsterhaltungs- und Überlebenstriebs. Jede Geschichte spielt vor einem Hintergrund. Den der Familie Strauß gibt die Stadt Wien, wohin der Urgroßvater Johann Michael Strauß, aus dem ungarischen Buda gebürtig, um die Mitte des 18. Jahrhunderts gezogen war. Von ihm wissen wir nicht viel. Zuletzt lebte er mit seiner Familie völlig verarmt in einer Wiener Vorstadt. Dass er musikalisch versiert oder auch nur interessiert gewesen wäre, davon ist nichts verlässlich überliefert. Und dabei war doch schon das Wien jener Jahre eine durch und durch musikalische Stadt. Wovon uns Michael O'Kelly einen Eindruck gibt, ein irischer Schauspieler und Sänger, der mit Mozart befreundet war. Die Damen Wiens sind besonders berühmt wegen ihrer Grazie und ihrer Bewegungen beim Drehen, dessen sie niemals müde werden. Ich allerdings hielt das Walzen von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens für einen beständigen Taumel, ermüdend für Augen und Ohr, von anderen, schlimmeren Folgen zu schweigen. Ob das Walzen tatsächlich von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens andauerte, wir wissen es nicht. Vorstellbar ist es allemal und, sollte es so gewesen sein, dürfte es, das ist sicher, unbedingt für einen beständigen Taumel gesorgt haben. Walzen bedeutet drehen. Offiziell erwähnt wurde das Walzen erstmals 1748, als es nämlich verboten wurde, von einem oberösterreichischen Landeshauptmann per Dekret. Sehr effektiv wird das wohl nicht gewesen sein. Auch in Oberösterreich dürfte Mann, dürfte Frau weiter gewalzt haben. Nicht nur in den Redutenräumen der Kaiserburg, sondern auch in Gaststuben und öffentlichen Tanzhäusern. Getanzt wurde der Langaus, bei dem ein tanzendes Paar den Tanzsaal mit möglichst wenigen Umdrehungen möglichst schnell durchqueren musste. Eine Art Zweischrittwalzer, der wiederum aus dem Ländler hervorgegangen war. Wer einen Ländler tanzte, musste beim ersten Schritt springen, beim zweiten sich drehen. Die Städter waren über das Springen nicht sehr begeistert. Es machte die folgende Drehung langsam und also wurde der Springschritt nach und nach durch einen schleifenden Schritt ersetzt, der das Tanzen geschmeidiger und dabei schneller machte. Die erste gedruckte Walze erschien 1790. Von einem Wiener Walzer sprach man zum ersten Mal 1797 in Breslau. Eine erste Zeichnung zum Walzertanzen, linksrum, rechtsrum, Sie wissen schon, das Humtata für die Füße und auch der Kopf ist gefragt, wie geht das nochmal, wer fängt jetzt womit an, ich mit dem linken nach vorn oder du mit dem rechten zur Seite? Die erste schriftliche Walzertanzanleitung also erschien schon 1800 in Leipzig, eine Choreografie für Tanzliebhaber, Vortänzer und Tanzmeister von Johann Heinrich Kattfuß, der beim Kapitel Walzer sofort eine ganze Reihe von Warnungen aussprach. Die nicht genugsam zu empfehlende Regel bei dieser Tanzart ist, nicht aus den Schranken des Wohlstandes zu schreiten, welches nur gar zu leicht geschieht und oft ohne, möchte ich sagen, dass man es weiß. Es ist gar nichts Ungewöhnliches oder Seltenes, dass Tänzer ihre Damen, die sie vielleicht gar nicht kennen, es sei nun aus bloßer Unachtsamkeit oder wahrer Ungezogenheit, in die größte Verlegenheit setzen. Was sollen sie tun? Den monadischen Tanz zu ihrer eigenen Entehrung widerwillig fortsetzen oder zur Beleidigung der ganzen Gesellschafter davon abtreten? In den sogenannten höheren Kreisen war vor allem der Linkswalzer verpönt, wegen vermeintlicher Unzüchtigkeit, da sich die Paare ja in aller Regel innig berührten. Dass der Tanz das auch ausdrücklich so vorsah, machte die Sache noch schlimmer. Aber der Linkswalzer ist schwer. Lassen Sie uns, um die Sache auch mal praktisch anzugehen, einen Rechtswalzer tanzen mit Hilfestellung. Natürlich kann jeder mit jedem Walzer tanzen, der Einfachheit halber erklären wir es ganz klassisch für Mann und Frau. Es ist ganz einfach, 6 Schritte in einem Dreivierteltakt. Als Mann legen Sie Ihre rechte Hand auf die Hüfte der Frau. Als Frau legen Sie Ihre linke Hand auf die Schulter des Mannes. Die jeweils anderen Hände halten sich gegenseitig. Die Arme sind dabei leicht angewinkelt. Jetzt gehen Sie als Mann mit Ihrem rechten Fuß einen Schritt nach vorne. Während Sie als Frau gleichzeitig Ihren linken Fuß rückwärts hinter den rechten ziehen. Nun zieht der Mann seinen linken Fuß diagonal nach vorne und leitet damit die Drehung ein. Sie als Frau ziehen Ihren rechten Fuß schräg nach hinten. Jetzt zieht der Mann seinen rechten Fuß seitlich neben den linken. Sie als Frau ziehen Ihren linken Fuß zurück. Und das tun Sie als Mann jetzt auch. Ihren linken Fuß zurückziehen. Jetzt zieht die Frau ihren rechten Fuß seitlich neben den linken. Und der Mann seinen rechten Fuß schräg nach hinten. Die Frau zieht ihren linken Fuß diagonal nach vorne. Der Mann zieht seinen linken Fuß wieder hinter den rechten. Und zu guter Letzt zieht die Frau den rechten Fuß einen Schritt nach vorn. Und das Ganze geht wieder von vorne los. War doch nicht so schwer. Oder? Was Sie da getanzt haben, war ein Walzer von Johann Strauss Vater. Mit ihm setzen wir unsere Geschichte fort und wir werden uns ausführlich mit ihm beschäftigen. Nur aus dem Leben des Vaters heraus wird das des Sohnes wirklich verständlich. Denn bevor der zum Walzerkönig ausgerufen wurde, hatte schon sein Vater diesen Titel bekommen, worauf Johann Strauss Sohn schon stolz ist und was ihm doch sein Leben lang immer auch einen kleinen Schmerz zufügen wird. Mein Vater war ein Musiker von Gottes Gnaden. Wäre sein innerer Drang nicht ein unwiderstehlicher gewesen, die Schwierigkeiten, die sich ihm in der Jugend entgegenstellten, hätten ihn gewiss in eine andere Bahn gedrängt. Mit diesen Schwierigkeiten meinte der Sohn die ziemlich trostlose Kindheit und Jugend, die sein Vater erlebt hatte. In einem Wiener Gasthaus wurde er 1804 geboren. Seine Mutter war die Kutscherstochter Barbara Dollmann, sein Vater Franz Borgias Strauß. Er betrieb die Gastwirtschaft zum Heiligen Florian und hatte sich damit den Titel bürgerlicher Bierwirt erworben. Der höchste Titel, den bis dahin je ein Mitglied der Strauß-Familie erreicht hatte. Das Einzige, was die Familie über die Kindheit von Johann Strauß weiß, ist, dass der Knabe Johann, wenn in der größeren der beiden Räumlichkeiten des Wirtshauses Musikanten spielten, unter einen Tisch kroch, um ungesehen vom Vater den Musikanten zuhören zu können. Dermaßen äußerte sich bei dem nachmaligen Johann Strauß frühzeitig sein Sinn für Musik. So beschrieb Eduard Strauß, der jüngere Bruder von Johann Strauß' Sohn, den Vater. Mit 6 Geschwistern wuchs Johann Strauß' Vater auf, 4 von ihnen starben kurz nach der Geburt. Mit 7 Jahren verlor der Knabe Johann seine Mutter, mit 12 seinen Vater. Von Schulden erdrückt, ertränkte sich Franz Borgias Strauß in der Donau. Vor diesem familiären Hintergrund grenzt es an ein Wunder, dass der verwaiste Junge eine Buchbinderlehre absolvieren, sich dann endgültig der Musik zuwenden und zum ersten KK-Hofball-Musikdirektor der Donaumonarchie aufsteigen konnte. Michael Lemsters Buch über die Familie der Sträuße ist auch eine Sozialgeschichte Wiens. Lemster beschreibt darin Johann Strauß' Vater als jemanden, der schnell in Ekstase geriet, in einer Szenerie, die ihrerseits schon eine ekstatische war. Es war eine Atmosphäre tiefe wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Koalitionskriege, die ja praktisch ein 30-jähriger Krieg waren, der da durch Mitteleuropa fegte oder durch Europa, es waren halt nur 23 Jahre, aber es war eine ganze Generation von Menschen, die einfach mit der Realität des Krieges gelebt haben. Sowas hat es seither nicht mehr gegeben in Europa. Das heißt, es war eine tiefe Unsicherheit da, die auch wirtschaftlich sich gezeigt hat durch massenhaft Konkurse, durch Geldentwertung und so weiter, was ja letzten Endes auch den Vater von Johann Strauß Vater in den Tod getrieben hat vermutlich. Neben der grassierenden Unsicherheit und mit ihren gesellschaftlichen Erschütterungen wuchs die Stadt rasant, war zunehmend quirlig und dann mussten die Wiener plötzlich auch noch erleben, dass zum Wiener Kongress 1815 an die 100.000 Menschen anreisten und blieben. Und in der Stadt überaus präsent waren mit ihren Kaleschen, ihren Uniformen, ihren Lakaien. Es waren ja nicht nur die gekrönten Häupter, die dort waren auf dem Wiener Kongress, sondern es war ja das ganze Gesinde. Es waren die Frauen, deren Hofdamen und Bediente und so weiter. Eine Stadt von 300.000 Menschen, in die auf einmal 100.000 Menschen noch zusätzlich reingepfercht wurden. Also es muss eine wahnsinnig dicht belebte Stadt gewesen sein. Es muss an jeder Ecke irgendwas passiert sein. Also das muss schon eine besondere Show gewesen sein, allein dieses tägliche Leben dort mit anzusehen. Als der Kongress begann, war Johann Strauss Vater 11 Jahre alt. Er muss die Atmosphäre täglich gespürt und in sich aufgesogen haben. Der Kongress selbst, da wurde halt Politik gemacht. Etwas, was es erstmals gab auf dem Wiener Kongress, dass bestimmte Themen in Ausschüssen bearbeitet wurden. Na, damit hat man sich einen Haufen Zeit gespart und dann konnte man eben nachmittags und abends sich unterhalten. Und das war sicher auch ein Rollenmodell für die einfacheren Menschen, dass die sagen, okay, Arbeit ist vormittags, nachmittags, mach mal einen drauf, auf Deutsch gesagt. Der französische General Graf Auguste Lagarde war, wie so viele, die in jenen Jahren nach Wien kamen, hingerissen, insbesondere von den Festsälen und Palais. Im Inneren des Apollo-Palastes, der unermessliche Räume zeigt, fand man, neben prachtvollen Sälen, die Gebüsche eines Gartens. Alleen mit frischen Rasen gesäumt, mit vielen Rosenstöcken bepflanzt, all das in einem geschlossenen Hause. In einem Saal erglitzerten 1000 Wachskerzen aus Kronleuchtern, während in einem anderen Saal magische Alabasterlampen eine wilde Mondnacht nachahmten. Das musste halt erstmal überwältigen, rein visuell, Blumenschmuck, Licht. Damals war ja die Stadt, wie jede europäische Stadt, vergleichsweise duster. Es war im Grunde ein schlecht beleuchteter Ort, so eine Stadt. Und wenn dann auf einmal man in einen Ballsaal reinkommt und da glänzt alles, wie es eben beim Hof war, da wurde auch mit Beleuchtung nicht gespart, dann war das natürlich erstmal visuell überwältigend und man konnte sich fühlen als ein Teil von etwas, das eigentlich genauso toll ist wie jetzt dieses bewunderte adlige Leben. Und getanzt wurde. Polonaisen, Polkas, Quadrillen, Märsche, aber vor allem und immer wieder bis in die frühen Morgenstunden hinein Walzer, denen man immer noch anhörte, dass sie früher mal Ländler waren. Es ist eine unfassbare Macht, die der Walzer ausübt. Sobald die ersten Takte anheben, klären sich die Mienen, die Augen leuchten auf und alle durchrieselt es. Man musste diese hinreißend schönen Frauen sehen, ganz in Blumen und Diamanten, durch die unwiderstehliche Musik fortgezogen, hingegossen in den Arm ihrer Tänzer. Sehen, wie die glänzende Seide, die leichte Gaze ihrer Kleidung, jeder Bewegung folgte und liebliche Wellenlinien zeichnete. Und zuletzt noch diese ekstatische Wonne, die ihr reizendes Antlitz atmete, wenn die Ermüdung sie zwang, die himmlischen Regionen zu verlassen und von der Erde neue Kräfte zu fordern. Wie der heranwachsende Johann zur Musik kam, ist nicht überliefert. Jenseits der Tatsache, dass er, wie schon geschildert, als Kind gerne unterm Wirtshaustisch saß und Musikern zuhörte. Er muss mehr oder minder die Musik inhaliert haben, denn er hatte ja keine formale musikalische Ausbildung. Er hat sich alles autodidaktisch beigebracht. Der Sohn hat sich einen großen Teil auch autodidaktisch beigebracht. Da war kein Konservatorium, was es damals ja überhaupt auch nur in Ansätzen gab. Eine formale musikalische Ausbildung existierte ja in dem Sinne nicht. Die haben sich aber, vor allem der Johann Strauss Vater, der hat sich wirklich fast alles selber beigebracht. Und dann Learning on the Job, das war dann auch ein Thema. Er hat sich dann tatsächlich, und das ist auch ein Zeichen für diese ja unterliegende Demut in dieser Familie, dass es sich nicht zu schade war, später dann Musikunterricht zu nehmen. Der Strauss-Biograf Michael Lemster. Learning on the Job, das hieß zum Beispiel, zusammen mit Josef Lanner, beim Wiener Kapellmeister Michael Palmer, wie ein Handwerk, das Geige und Bratsche spielen zu erlernen und während dieser Lehre schon allabendlich im Gasthaus aufzuspielen. Heinrich Eduard Jakob hat es in seiner Doppelbiografie Johann Strauss, Vater und Sohn, überaus anschaulich beschrieben. Kapellmeister Ignaz Michael Palmer vereinigte in sich all das, was die Bürger erschrecken konnte. Jähzorn, Trunksucht, Fressgier, Bohämtum. Doch nebenher war er ein Genie, ein origineller Komponist, der wirklich aus dem Vollen schöpfte. Atemlos sah der kleine Strauß, der bei ihm die Bratsche spielte, allabendlich auf den betrunkenen Mann, der gröhlend und mit mächtigen Gesten seine Musiker anfeuerte. Ein großes Gasthaus, die Goldene Birne, war die Heimat der musikalischen Orgien. Ein Stück hatte Parma zynisch genannt »Selige Erinnerungen an das Hütteldorfer Bier«. Der Kapellmeister demonstrierte praktisch, wie aus Erinnerung Gegenwart wird, und trank nach jeder Coda ein Seidel. Das Publikum raste vor Begeisterung, und so musste der Bierwalzer 20-mal wiederholt werden. Das hatte mit Kunst manchmal nichts zu tun, aber der kleine Johann erfuhr zum ersten Mal das Verflochtensein des Künstlers mit dem Publikum, auch wenn dieser Künstler, wie Michael Parma zuweilen, ein halber Harlekin war. Originalität bringt Kunst, wie immer sie sich auch gebärde. Dieses früh erlebte Verflochtensein des Künstlers mit dem Publikum wurde für Johann Strauss' Vater eine grandiose und prägende Lebenserfahrung. Gemeinsam mit Michael Parma und Josef Lanner trat er in Gasthausgärten auf, organisierte Bälle. Mit 23 Jahren, 1827, da ist sein Sohn, der andere Johann, gerade 2 Jahre alt. Mit 23 Jahren also tritt Vater Strauß zum ersten Mal mit seinem eigenen Orchester auf und machte sich bei den Gastwirten als seinen Arbeitgebern durch musikalische Huldigungen beliebt. Für das Gartenlokal Zu den 2 Tauben schreibt er den Täuberlenwalzer, für das Döblinger Gasthaus Finger den Döblinger Reunionwalzer oder für den Kettenbrückensaal am Donaukanal mehrere Kettenbrückenwalzer und Kettenbrückengaloppe. Er wurde binnen kurzem so populär, dass sich das tanzlustige Wien in 2 Parteien spaltete. Die Lannerianer und die Straussianer, deren jeder auf das Witzigste für ihren Abgott eintrat. Johann Strauss' Sohn hat später die Werke seines Vaters in 7 Bänden herausgegeben und dabei immer wieder auch über ihn geschrieben. Die Jahre 1830 bis 1836, während welcher mein Vater die Musik beim Sperl leitete, werden in der Wiener Musikgeschichte unvergesslich bleiben. Der Zulauf war ein enormer, der Jubel ein maßloser. Und da mein Vater sich bewegen ließ, Engagements auch für andere Vergnügungsetablissements anzunehmen, so verfügte er während des Faschings über eine Musikerschar von ca. 200 Mitgliedern. Aus diesen wählte er sich ein Elitechor. Sein Stammorchester, das er durch rastloses und gewissenhaftes Studieren auf eine solche Stufe der Vollkommenheit in seiner Art brachte, wie niemand bisher ein Privatorchester. Was Johann Strauss' Vater binnen kurzem so populär machte, ist nicht mit wenigen Worten zu benennen. Der zeitgemäß dirigierte er mit dem Gesicht zum Publikum, und zwar mit dem Geigenbogen. Die virtuosen Stellen spielte er natürlich selbst. Ein junger, blendend aussehender Feuerkopf im Frack, der gewissermaßen ins Publikum hineinspielte und schnell lernte, mit der begeisterten Menge umzugehen, sie immerfort anzustacheln, aufzupuschen. Seine Ausstrahlung muss etwas Magisches gehabt haben. Jeder, der selbst Musik praktiziert, weiß, wie viel er im Grunde der Mimik, der Gestik seines Dirigenten im Grunde ablesen kann, wenn er seine Noten zumindest kann und nicht in sein Blatt schauen muss. Dann weiß man auch, wie viel direkte nonverbale Kommunikation da stattfindet. Und Johann Strauss' Vater hat dieses Inventar drauf gehabt und hat es auch strategisch eingesetzt, um seine Musiker zu den besten Musikern seiner Zeit zu machen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass jedes Runzeln seiner Braue irgendwie aufgefangen worden ist. Die Musiker waren extrem gut ausgebildet. Eine Musikerausbildung dauerte da faktisch 10 Jahre, dann konnte man es. Das heißt, diese Leute waren wirklich sehr, sehr gut. Und die konnten dann eben auch diese nonverbale Kommunikation auffangen und dann letzten Endes auf ihr Musizieren übertragen. Einen Nervendämon nannte ihn Richard Wagner, der ihn in Wien erlebte und bewunderte, als der 19-jährige Wagner abends in eine Tabagie ging, also in ein Lokal, in dem geraucht werden durfte, fand er dort die gesamte Zuhörerschaft fast ersichtlich in Flammen gesetzt. Unvergesslich blieb mir hierbei die für jede von ihm vorgegeigte Pièce sich gleich willig erzeugende, an Raserei grenzende Begeisterung des wunderlichen Johann Strauss. Dieser Dämon des Wiener musikalischen Volksgeistes erzitterte beim Beginn eines neuen Walzers wie eine Pythia auf den Dreifuß und ein wahres Wonnegewirr des wirklich mehr von seiner Musik als von den genossenen Getränken berauschten Auditoriums trieb die Begeisterung des zauberischen Vorgeigers auf eine für mich fast beängstigende Höhe. Auch Michael Lemster spricht von den inneren Dämonen des Vaters, von denen sich einige vielleicht auf den Sohn übertragen hätten. Man könnte sich natürlich vorstellen, jemand, der so facheriert, wie man auf Österreichisch sagt, also so gestikuliert und sich so verausgabt, wie Johann Strauss' Vater es auf der Bühne oder auf dem Podium getan hat, dass der schon was Dämonisches gehabt hat. Zumal Johann Strauss' Vater von seinem ganzen Äußeren her auch exotisch aussah. Er sah dunkelhaarig aus. Er war halt ein dunkler Typ und ein dunkler, schmächtiger Mann, der dort auf dem Podium steht und einfach aus sich rausgeht, ausflippt, in Ekstase gerät. Das sah man halt damals nicht so häufig. Diese Liebe zum Entertainment, diese Sucht nach Entertainment, das war etwas, was damals nicht so üblich war, schon gar nicht in der protestantischen Welt, und das darf man nie vergessen. Wenn wir von den Wagners sprechen, dann sprechen wir von einer protestantischen, wenn wir von den Strauss sprechen, trotz der jüdischen Herkunft der Familie sprechen wir natürlich von einer erzkatholischen Welt. Und diese hemmungslose Lust am Entertainment, am Schweben an der Oberfläche, das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Katholisches. Kein Zufall, dass der Karneval, Fasching, Fastnacht überall da vor allem blüht, außer im alemannischen Bereich, vor allem dort blüht, wo die Menschen eigentlich katholisch sind. Der Walzer Exotische Pflanzen, Opus 109 von Johann Strauss' Vater. Zuvor hörten wir den Walzer Mittel gegen den Schlaf. Schon die Titel der Stücke atmen eine grundlegende Heiterkeit. Da gibt es den Krapfenwaldl-Walzer. Oder den Lustlagerwalzer. Musik frühen Stücke des Johann Strauss Vater atmen allesamt noch den Geist der alten Tanzmusik der Ländlerzeit, und doch hört man schon den späteren Meister heraus, der mit dieser grundsätzlich einfachen Musik aufs Schönste anfängt zu spielen, was sein ältester Sohn mit Charme und Raffinesse auf die Spitze treiben wird. Schon Johann Strauss Vater wurde reich mit seiner Musik. Sein Sohn Eduard Strauss hat eine genaue Skizze der elterlichen Wohnung im sogenannten Hirschenhaus in Wien gezeichnet. Sie umfasste 13 Zimmer, dazu 4 Vorzimmer, 3 Küchen und 2 Mägdezimmer. Zugänglich war die Wohnung über 4 separate Eingänge und 2 Treppenhäuser. Und damit nicht genug, hatte Vater Strauß im selben Haus noch eine eigene Wohnung mit Gang, Vorgemach, Empfangszimmer, Kabinett sowie Schlaf- und Arbeitszimmer. Hier erwachten die populärsten Kompositionen meines Vaters zum Leben. Hier wurden sie auch zum ersten Male geprobt und aufgeführt. Im Arbeits- und Schlafzimmer des Vaters waren die Instrumente platziert. Nur Kontrabässe, Posaune und Schlagwerk standen im Nebenzimmer. Einladungen zu Gastspielen häufen sich. Alle wollen diesen Teufelsgeiger, diesen Exorzisten und seine Teufelsmusiker erleben. Johann Strauss Vater bereist nacheinander Deutschland, die Niederlande, Frankreich, England, Schottland und Irland. Für die Programme komponiert er jeden Tag neue Stücke hinzu. Erst als er vor Erschöpfung einfach nicht mehr kann, kehrt er nach Wien zurück, um dort festzustellen, dass sein ältester Sohn wohl auch Musiker werden will. Lange haben wir der Musik des Vaters gelauscht, so wie es auch der Sohn tat, tun musste. Jetzt ist es Zeit für seinen ersten wirklich großen Auftritt. Sinngedichte, so nannte Johann Strauss Sohn sein Opus 1, ein Walzer, natürlich. Von einem Sinngedicht sprach man im alten Wien, wenn jemand in ein Poesiealbum etwas hineingeschrieben hatte. Er war noch nicht ganz 19 Jahre alt, der Schani, wie er in der Familie und bald auch von ganz Wien genannt wurde, abgeleitet von Johann. Daraus wurde dem Zeitgeist entsprechend französisch ausgesprochen Jean und daraus wiederum wurde auf wienerische Art Schani. Der Schani also stand vor seinem 19. Geburtstag, als er am 12. Oktober 1844 in der Wiener Zeitung eine Anzeige aufgab. Einladung zur Soirée dansante, welche Dienstag am 15. Oktober 1844 selbst bei ungünstiger Witterung in Dommeyers Casino in Hietzing stattfinden wird. Johann Strauss Sohn wird die Ehre haben, zum ersten Male sein eigenes Orchesterpersonal zu dirigieren und nebst verschiedenen Ouvertüren und Opernpiecen auch mehrere seiner eigenen Kompositionen vorzutragen. Der Gunst und Huld des hochverehrten Publikums empfiehlt sich ergebenst Johann Strauss Junior. Diese Ankündigung elektrisierte ganz Wien. Denn ganz Wien wusste längst, dass der Vater, der Walzerkönig Johann Strauss Senior, entschieden dagegen war, dass der Sohn ebenfalls Musiker und womöglich sogar Komponist werden würde. Diese Konzertankündigung wurde als Kampfansage verstanden. Hier trat so die allgemeine und unerschütterliche Überzeugung der öffentlichen Meinung, hier trat ein völlig unbekannter Sohn gegen einen überaus erfolgreichen Vater an, um ihn auf dessen ureigenem Gebiet zu schlagen, im Tanzsaal, mit einem eigenen Orchester und eigenen Walzern und Polkas und das auch noch im populären Casino Dommeyer in Hietzing, einem Vorort Wiens in der Nähe des Schlosses Schönbrunn. Musik. eingeladen hatte Johann Strauss Junior zu einer Soirée dansante, zu einem Tanzabend also. Doch der Saal war so voll, dass an Tanzen nicht zu denken war. Dass der Sohn als Geste des Respekts auch einen Walzer des Vaters spielte, wurde allgemein als ein besonders raffinierter Schachzug verstanden. Beifall, Witz und heitere Laune griffen um sich, das Publikum raste. Und zwei Tage nach dem umjubelten Abend schrieb Adolf Bäuerle in der Wiener Theaterzeitung: Der junge Direktor, der auch zugleich als Kompositeur auftrat, wurde bei seinem ersten Erscheinen mit rauschenden Zeichen des Wohlwollens und der Aufmunterung begrüßt. Und seine Kompositionen, Gunstwerberwalzer, Quadrille, Polka und Singgedichtewalzer, letztere in vorzüglichstem Maße, hatten sich des lebhaftesten Beifalls zu erfreuen. So zwar, dass sie sämtlich mehrmals zur Wiederholung verlangt wurden, welche Ehre den Singgedichten vielleicht fünfmal zuteil wurde. Sämtliche Kompositionen sind in jenem charakteristischen Stile geschrieben, welcher die Straußschen Tanzweisen so unwiderstehlich und beliebt macht. Und auch in Beziehung der effektvollen Instrumentation ist des Vaters Einfluss nicht zu verkennen. Und doch beginnt nun ein jahrelanger, öffentlich ausgetragener Kampf zwischen Vater und Sohn. Von ihm erzählen wir gleich. Wie es der Feuilletonist Franz Wiest in der Zeitung Der Wanderer schon angedeutet hatte, als er schrieb: Gute Nacht, Lanner. Guten Abend, Strauß Vater. Guten Morgen, Strauß Sohn. Zweiter Akt, der Walzerkönig und seine Walzerfabrik. Sehr bewusst trat der Schani, wie wir ihn jetzt nennen wollen, um ihn von seinem Vater abzugrenzen, ganz bewusst also trat der Schani in die Fußstapfen des Vaters. Er folgte dem Prinzip der sehr langen Einleitungen, übernahm die Form von 5 Walzerpaaren, die Vater Strauß zum Standard gemacht hatte, und auch bei Melodiewendungen, rhythmischen Finessen oder bei Effekten wie verminderten Septakkorden, Triller und Verzierungsgirlanden auf unbetonten Taktteilen, bei alledem schaute sich der Schani geradezu virtuos die väterlichen Tricks ab. Woher er das alles konnte, ist bis heute nicht wirklich nachzuvollziehen. Eine richtige Ausbildung hat er nie gehabt. Alles schien ihm zuzufliegen. Im Grunde genommen haben diese Unterhaltungsmusikkomponisten ja nur eine sehr schmale Nische innerhalb der Musik besetzt. Und das war ein Segen, aber auch ein Fluch für Johann Strauss Sohn. Denn wie er begonnen hat, hat ihm zunächst einmal eine sehr rudimentäre Musikausbildung genügt. Das alles ist sehr schnell innerhalb eines knappen Jahres eigentlich passiert. Und er hat natürlich die Leistungen seines Vaters im Ohr gehabt. Und so konnte er eben nahtlos dort fortsetzen. Wenn es dann aber zur Komposition der Operetten gekommen ist oder auch nur eines Walzers für Chor und Orchester, da hat er dann schon massive Schwierigkeiten gehabt und da hat er dann auch Hilfe von außen gebraucht. Und das lässt sich sogar nachvollziehen in einigen Manuskripten. Thomas Aigner, langjähriger Leiter der Musiksammlung im Wiener Rathaus und exzellenter Kenner aller Sträuße. Auf Schanis Komponierschwierigkeiten werden wir noch zurückkommen. Frappierend ist zunächst, dass der Sohn nicht nur den Kompositionsstil des Vaters übernahm, sondern auch dessen Auftreten, jenes sich ins Publikum hineinspielen, Mit der begeisterten Menge umzugehen, auch das konnte der Schani von Anfang an. Was das Besondere bei Strauss war, und das betrifft sowohl den Vater als auch den Sohn Johann Strauss, sie haben sehr ausdrucksvolle Körperbewegungen gehabt und haben damit ihre Musiker und auch das Publikum animiert. Teilweise ist das von der Kritik negativ aufgenommen worden. Man hat sie so quasi als Hampelmänner hingestellt. Aber es gab auch Kritiker, und das war sicher die Mehrheit, die gesagt haben, wenn der Effekt damit erzielt wird, der gewünscht wird, dann ist eigentlich alles in bester Ordnung. Und es hat sehr viele gegeben, vor allem die Damen, das weiß man, denen das auch optisch sehr gefallen hat. Die sind ja sowohl dem Vater als auch dem Strauss-Sohn dann wirklich zu Füßen gelegt. Dass die Damen dem Vater und dem Sohn zu Füßen lagen, wurde ein echtes Problem für beide. Genauer gesagt, es verschärfte eine schon lange bestehende Konkurrenz. Der Vater hat meine musikalische Karriere nicht gefördert, wie man annehmen könnte, sondern eigensinnig verhindert. Ich sollte der Musik fernbleiben. Diese angebliche Behauptung Schanis hat schon zu dessen Lebzeiten der Kritiker Eduard Hanslick verbreitet. Und es stimmt wohl, dass Vater Strauss die Karriere des Sohnes nicht gefördert hat. Gänzlich von der Musik ferngehalten hat er ihn aber durchaus nicht. Soweit ich mich damit auseinandergesetzt habe, kann ich mir gut vorstellen, dass der Vater auf der einen Seite natürlich gewusst hat um den Stress und die Anstrengung der Konzertreisen und wie sehr das also auch die Gesundheit beeinträchtigt, dass er das vielleicht seinen Söhnen nicht unbedingt gewünscht hat. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich auch die Sorge der Konkurrenz bis zu einem gewissen Grad vorhanden war und dass ihm das auch ein bisschen bewogen hat, um eben danach zu trachten, dass die Söhne nicht unbedingt in die Fußstapfen des Vaters treten. Und talentiert waren sie ja. Karin Neuwirth im Wiener Theatermuseum leitet sie unter anderem die Gemälde- und Künstlerandenkensammlung. Ähnlich wie sie sieht es auch der Musikschriftsteller und Strauss-Biograf Michael Lemster. Ich glaube, dass die Motive von Johann Strauss' Vater durchaus komplex waren. Es war vielleicht zunächst mal nicht schwerpunktmäßig oder hauptsächlich die Sorge vor Konkurrenz, denn der Sohn war ja ein Niemand in diesem Moment. Ich würde ihm abnehmen, dass er seinem Sohn einfach die Härten dieses Künstlerlebens ersparen wollte. Das muss zumindest ein Teilmotiv gewesen sein. Und Schani selbst hat in einer autobiografischen Skizze ebenfalls ein differenziertes Bild seines Vaters beschrieben. Sie ermöglicht vielsagende Einblicke ins Familienleben der Sträuße und sei daher etwas ausführlicher zitiert. Mein Vater wohnte in einem besonderen Appartement, abgesondert von der Familie, wie das bei seiner anstrengenden Lebensweise kaum anders möglich gewesen wäre. Im Fasching beschäftigte er nicht weniger als 3 Kapellen. Er fuhr von der einen zur anderen, dirigierte ein paar Nummern und überließ dann die Leitung dem Orchesterdirigenten. Genau so sollte es der Schani später auch halten. Natürlich nahm diese Tätigkeit einen großen Teil der Nacht in Anspruch. Und dann blieb er gewöhnlich noch mit guten Freunden sitzen. Er war zwar weder ein Trinker noch ein Raucher, aber in lustiger Gesellschaft weilte er gern. Da wurde es denn oft recht spät. Und mein Vater schlief dann bis tief in den Morgen hinein. Der Tag war gleichfalls besetzt. Eine Menge von Besuchern kam und dann forderten die Kompositionen viel Zeit. Es ist ganz natürlich, dass er da ungestört sein wollte. Dadurch aber kam es, dass er selten eine Ahnung hatte, was in der Familie drüben geschah. Was der Schani hier nicht erwähnt, dass der Vater sich innerlich aus der ehelichen Gemeinschaft mit seiner Frau Anna längst gelöst hatte. Nun ließ er uns zwar Unterricht geben, mir und meinem Bruder Pepi, Eduard war damals noch zu klein, aber er glaubte, wir klimperten ebenso schlecht und recht wie Dilettanten. Allein wir betrieben die Sache mit Passion. Und ich darf wohl sagen, wir waren beide tüchtige Klavierspieler. Davon hatte er keine Idee. Die Proben zu seinen Konzerten wurden in der Wohnung abgehalten. Wir Buben passten genau auf jede Note. Wir lebten uns in seinen Schick ein. Und zu vier Händen spielten wir danach, was wir gelauscht hatten, flott, ganz in seinem Geiste. Er war unser Ideal. Doch dieser Idealvater von Schani und Pepi, Pepi ist der Bruder Josef Strauß, dieser Idealvater hatte längst begonnen, in der Wiener Vorstadt eine Art zweite Ehe zu führen, heimlich mit der Modistin Emilie Trampusch. Eines schönen Tages gratulierte ihm ein Bekannter zu unseren Erfolgen. Er war nicht wenig erstaunt. »Die Buben sollen herüberkommen«, entschied er kurz. Wir schlichen, nichts Gutes ahnend, in das Zimmer unseres Vaters. In kurzen Worten setzte er uns auseinander, was er gehört hatte, und befahl uns, ihm vorzuspielen. Und nun spielten wir, dass es eine Art hatte. Alle Orchesterstimmen brachten wir zu Gehör. Lächelnd hörte uns der Vater zu, und man sah ihm das Vergnügen und die Rührung vom Gesichte ab. »Buben, das spielt euch niemand nach!« Das war alles, was er sagte. Aber zur Belohnung bekam jeder von uns einen schönen Bonus. Trotzdem wollte mein Vater nicht, dass wir uns berufsmäßig in der Musik ausbilden. Auch die Mutter war nicht dafür. Als Johann Strauß Vater und Emilie Trampusch ihr erstes gemeinsames Kind bekamen, war der Schani 10 Jahre alt. Ich lernte auf eigene Faust Violine. Um einen Lehrer aber bezahlen zu können, gab ich Klavierstunden. Nun sagte mir mein Lehrer, es war des Vaters Primgeiger Amon, der dadurch bald seine Stellung beim alten Strauß riskiert hätte, ich müsse immer vor dem Spiegel üben, um mir eine elegante Haltung und schöne Bogenführung anzugewöhnen. Denn für jemanden, der sich exponieren müsse, sei Eleganz der Erscheinung unerlässlich. Na, ich befolgte diese Lehren getreulich. Die heimliche Ehe von Schanis Vater und Emilie Trampusch wurde im klatschsüchtigen Wien schnell zum Stadtgespräch. Eines schönen Tages stehe ich wieder vor dem Spiegel und geige darauf los. Da tut sich die Tür auf und herein tritt mein Vater. »Was?« schreit er. »Du spielst Geige?« Er hatte keine Ahnung davon gehabt. Durch einen Zufall kam er damals darauf, dass ich Berufsmusiker werden wollte. Es gab eine heftige und recht unerquickliche Szene. Mein Vater wollte von meinen Plänen durchaus nichts wissen. Im Sommer 1843 legte der 17-jährige Schani am Schottengymnasium in Wien die Matura, die Reifeprüfung, ab. An der Polytechnischen Hochschule kam er nicht voran, also ließ ihm der Vater durch den Oberbuchhalter der niederösterreichischen Sparkasse Privatunterricht in Rechnungswissenschaften erteilen, zwecklos. Schani bummelte herum, schwänzte die Stunden. Dass er diese Ausbildung abbrach, führte zum endgültigen Zerwürfnis der Eltern. Als Johann Strauß Vater das Hirschenhaus verlässt, hat Emilie Trampusch ihm schon 8 Kinder geboren. Schanis Mutter reicht die Scheidung ein. Für Schani steht fest, Musiker will er werden. Wie der Vater und noch besser als der. Was den Sohn angeht, den Jean, glaube ich, dass er ein Stück weit auch gar nicht anders konnte. ihn hat gelangweilt, was der Vater ihm im Grunde als Schicksal vorherbestimmt hat. Er war besessen von der Musik und vor allen Dingen, er war ja letzten Endes auch wieder eine Schachfigur in der Hand seiner Mutter, die ja die Scheidung von ihrem Mann betrieben hat, wo schon der Unterhalt, der Familienunterhalt sowieso nur spärlich oder intermittierend geflossen ist. Und die Mutter hat dann irgendwann beschlossen, die wechselt die Pferde, wenn sie so wollen, und setzt auf ihren Sohn. Es ist ja kein Zufall oder es ist sehr, sehr charakteristisch, dass er sein Gewerbe quasi angemeldet hat am selben Tag, wo die Mutter die Scheidung letzten Endes beantragt hat. Wie viel Rache mag bei der Mutter mit im Spiel gewesen sein? Rache für die Untreue des Vaters, sein paralleles Leben, die vielen Kinder von der anderen Frau? Wir müssen davon ausgehen, dass Rache dabei war, aber wir haben keine schriftlichen Zeugnisse. Denn die Mutter hat sehr, sehr wenig Schriftliches überhaupt hinterlassen. Das heißt, was wir über sie wissen, ist natürlich ein Großteil Hörensagen und Mutmaßung. Wie denn überhaupt Mutmaßungen die ganze Familiengeschichte der Streuße überwuchern, dass letzten Endes sehr, sehr viele Mythen im Umlauf sind, die teilweise die Familie selbst in die Welt gesetzt hat. Teilweise wurden sie von Lobhudlern oder Kritikern in die Welt gesetzt, die einfach schön zum Glauben waren, schön zum Lesen. Fakt ist, wir haben kaum schriftliche Aufzeichnungen der Mutter und schon gar keine persönlichen in der Richtung. Keine Herzensfreundin, der sie ihr Herz ausgeschüttet hat oder so. Diese Mutter, Maria Anna Strauß, geboren 1801 als Tochter des Gastwirts und gewesenen Hofkutschers Josef Streim, Maria Anna Strauß war eine resolute Frau. Als gute Katholikin blieb sie ihrem Mann zugewandt, auch als der sich schon anderweitig vergnügte. Doch nach dem Bruch trieb sie die Karriere ihrer Kinder energisch voran, allem voran die von Schani, dem Ältesten. Sicher ein Familienmensch. Sie hat auf ihre Söhne geachtet. Ich denke, dass sie auch durch den Ehemann sehr verletzt war, dass sie also kämpfen musste, um die Familie zu erhalten und dass sie dadurch natürlich eine sehr starke Persönlichkeit war. Und sie erhielt die Familie nicht nur, sondern machte sie zur Firma Strauß, zum führenden Unternehmen für Tanz- und Gesellschaftsmusik in Wien. Ein mutiges Unternehmen und eine große Leistung. Denn den Vater, den berühmten und beliebten Walzerkönig, gab es ja nach wie vor. Allabendlich musste sich die Firma Strauß in den Tanzsälen Wiens gegen ihn behaupten. Als unangefochtenes Clan-Oberhaupt war Maria Anna Strauß Herz und Seele des Unternehmens sowie, sehr konkret, Organisations- und Finanzchefin. Wer der künstlerische Leiter des Unternehmens werden würde, war ihr von Anfang an klar, der Schani. Und der nahm die Aufgabe an. Es galt nicht, wie feindliche Gegner erwähnten, einen Ringkampf einzugehen mit den erprobten, weit überragenden Kräften eines der tüchtigsten Meister vom Fache. Doch des 19-jährigen Jünglings Pflicht war es geworden, kein unnütz Mitglied in einem Familienschoße zu bleiben, dessen Oberhaupt und natürliche Stütze ein beklagenswertes Geschick moralisch seinem Wirken entrissen. Schanis Orchester besteht zunächst aus 15 Musikern, die durch Vertrag sehr eng an ihn gebunden sind. Die unterfertigten Orchestermitglieder verbinden sich bei allen von Herrn Kapellmeister Strauß zu bestimmenden Proben und Produktionen zu den festgesetzten Stunden pünktlich einzufinden und die ihnen übertragene Dienstleistung mit Eifer und Fleiß zu vollziehen und zur Beförderung des günstigsten Erfolges nach ihren besten Kräften mitzuwirken. Jede noch so kleine Störung verbittet sich Strauß. Orchesterraum und Bühnen seien mit der vor dem Publikum erforderlichen Stille zu betreten und zu verlassen. Entlassungsgründe sind erwiesene, wiederholte Dienstesvernachlässigung, unruhiges Betragen oder Widerspenstigkeit gegen die Anordnungen des Herrn Kapellmeisters Strauß sowie der nicht zu gewärtigende Fall der Trunkenheit eines Orchestermitglieds. Thank you. Das Publikum bleibt dem jungen Schani treu. Und Herr Bäuerle, Herausgeber und Kritiker der Wiener Tageszeitung, ist ebenfalls anhaltend begeistert. Der junge Strauß gewinnt täglich mehr die Gunst des Publikums. Seine Kompositionen gefallen, sein Vortrag derselben wird stets mit Applaus aufgenommen. Das Orchester des jungen Strauß ist recht gut. Die Stücke, welche er produziert, sind gewählt. Was will man noch mehr? Für den Karneval 1845 ist daher bestens gesorgt. Und die schönen Wienerinnen haben nun die Aussicht, nach zwei Straußschen Geigen tanzen zu können. Die Sachen machten unerwartetes Furore. Aber mein Vater hat nichts davon gehört. Nichts hören wollen. Damit hatte der Schani nicht ganz recht. Wenn der Vater seinen Konzerten auch fernbleibt, so registriert er natürlich den anhaltend großen Erfolg seines Sohnes. Und der Walzerkönig reagiert darauf, tritt noch öfter auf als früher ohnehin schon, allein beim Karneval 1845 auf 76 Bällen. Das eigene Orchester erweitert er von normalerweise 30 auf bis zu 220 Musiker. Diese teilt er wiederum in verschiedene Formationen auf. Somit kann er sich an einem Abend auf mehreren Bällen feiern lassen. Ein neuer Beweis, dass Strauß noch immer der auserwählte Liebling der Wiener ist. Und wenn auch noch so viele neue Musikdirektoren auftauchen, so wird Strauß' Vater doch nie aus der Mode kommen. So berichtet eine Wiener Zeitung. Solch wohlwollende Berichte wurden immer wieder auch durch, sagen wir, freundliche Geldzuwendungen, die doch bitte konvenieren mögen, begünstigt. Vater wie Sohn Strauß verstanden sich beide gut auf dieses Geschäft. Über ein Tanzfest im berühmten Sperrl schrieb Adolf Bäuerle in der Wiener Zeitung: Strauß' Sohn spielte zum ersten Mal ganz neue Walzer. Jugendträume, Opus 12 betitelt. Welcher Art sind Strauß' Sohns Träume? So lieblich, so zart, so luftig, so anmutig, jetzt so schwärmerisch, ausgelassen, dann wieder weich, sehnsüchtig, bald lustig, aufstachelnd, bald herzlich und innig, sodass sie von Takt zu Takt, von Note zu Note, mit dem donnernden Applaus begleitet und mit Jubel sechsmal zur Wiederholung verlangt wurden. Erst 4 Jahre nachdem der Vater die häusliche Wohnung verlassen hatte, im Sommer 1847, hörten die Feindseligkeiten auf. Angeblich brachte Schani seinem Vater am Vorabend zu dessen Namenstag ein Ständchen und rührte ihn damit zu Tränen. Als ich schon etliche Erfolge aufzuweisen hatte, versöhnte er sich damit. Und die Anerkennung, die mein künstlerisches Streben bei meinem Vater fand, zählt zu meinen schönsten und freudigsten Erinnerungen. Schani ist jetzt fast 22 Jahre alt, tritt immer öfter auf, komponiert mehr oder weniger ununterbrochen und akquiriert, genau wie sein Vater, nach Kräften neue Kunden. Löblicher Männergesangsverein, werteste Herren, Ihr schönes, für die Kunst so erfolgreiches Wirken, das in allen Kreisen Wiens die eklatanteste Anerkennung gefunden, regt auch mich an, Ihnen einen schwachen Beweis dessen zu geben, wie sehr ich mich über Ihre schönen Leistungen freue und wie anregend dieselben auf mich gewirkt. Jedem liegt es ob, in seinem Kreise und nach seiner Weise zu wirken und daher bin ich so frei, Ihnen das Anerbieten zu machen, die Dedikation einer eigens von mir zu diesem Zwecke komponierten Walzerpartie, die Sängerfahrten betitelt, annehmen zu wollen. Der Wiener Männergesangverein nahm Schanis Widmung, die Dedikation seiner Walzerpartie, dankbar an und erteilte ihm in der Folge auch wirklich 6 Aufträge für Chorwalzer, die damals außerordentlich beliebt waren. Einer davon wurde der Donauwalzer, aber dazu später mehr. Mit seinem Sängerfahrtenwalzer spielte Schani auf die Ausflüge des Wiener Männergesangvereins an und wollte damit vielleicht auch ein politisches Zeichen setzen. Im System des Staatskanzlers Metternich galt das Vereinswesen als suspekt. Auch dem Männergesangverein stand die Regierung misstrauisch gegenüber. Jedes neue Musikstück wurde im vorrevolutionären Wien von 1847 von vornherein als Ausdruck politischer Opposition angesehen. Beim Ausbruch der Revolution in Wien am 13. März 1848 weilt Schani mit seinem Orchester auf Konzertreise. Von Pest geht es über Belgrad nach Bukarest. Erst im Mai kommt er zurück und kommentiert, was passiert ist, mit Musik, etwa mit den Barrikadenliedern oder auch dem Revolutionsmarsch. Der Schani war in Wien reihum bekannt. Den Behörden blieb sein Treiben nicht verborgen. In seinem Bericht schreibt der Polizeiminister Feldmarschallleutnant Johann Kempen: Johann Strauß war früher Kapellmeister eines Bürgerregiments, trat aber nach dessen Auflösung im Jahre 1848 in gleicher Eigenschaft bei der Nationalgarde ein, zu welcher Zeit er, beiläufig 22 Jahre alt, bei mehreren Gelegenheiten sich fortreißen ließ, mit seiner Musikbande revolutionäre Märsche zu produzieren. So wie er auch während des Belagerungszustandes von Wien an öffentlichen Orten ein Quodlibet mit Reminiszenzen an derlei Tonweisen aus dem Jahre 1848 vorgetragen haben soll. »Ich Ich vermute, dass er nicht besonders politisch war, anders als sein Bruder Josef, der ja tatsächlich auf den Barrikaden gekämpft hat, der bei einem wichtigen Gefecht der 1848er Revolution sein Leben in die Schanze geschlagen hat, hat Jean im Grunde sein Gewehr im rechten Moment versteckt und ist abgetaucht. Deswegen glaube ich, da war viel letzten Endes Pose dabei, auch vielleicht Opposition gegenüber dem Vater, der ja immer kaisertreu war. Siehe der Radetzky-Marsch, den hat der Johann Strauss Vater, nicht der Sohn, geschrieben. Im Wiener Kaffeehaus am Wasserglacis konnte der Vater am 31. August 1848 seinen Radetzky-Marsch zu Ehren des großen Feldherren der KK-Armee Opus 228 aufführen. Ob damals schon mitgeklatscht wurde, wie heute beim Neujahrskonzert, ist nicht überliefert. Groß gestört wurde Vater Strauß mit seiner Kapelle jedenfalls nicht, obwohl die Studentenschaft sich mehr und mehr gegen ihn stellte, gegen ihn den kaisertreuen Walzerkönig. Radetzky war der letzte wirklich erfolgreiche österreichische Feldherr, kann man sagen. Dass also sein Vater da diese Musik schreibt für Radetzky, das ist natürlich eine politische Aussage. Der Sohn, glaube ich, war eher primär besessen von der Musik und natürlich von diesem Wunsch, sich abzusetzen vom Vater. Er selbst war letzten Endes, also Maulheld wäre unfreundlich. Aber es war eine Pose. Er hat sie später dann auch sehr bereut, als es dann letzten Endes die Revolution niedergeschlagen war und der Spätfeudalismus begann mit Kaiser und so weiter. Und da hat er ja immer versucht, sich dann wieder sozusagen ranzuschmeißen. Ist ihm erst auf lange Sicht gelungen, aber der Hof hat es ihm übel genommen. Die Revolution verändert in Wien alles und gleichzeitig gar nichts. Zwar muss Metternich ins Ausland fliehen, wird der Kriegsminister ermordet, flieht auch Kaiser Franz Ferdinand I. aus Wien, doch wird Feldmarschall Fürst Alfred zu Windisch-Graz mit seinen Truppen Wien einnehmen, an die 2000 Tote sind zu beklagen. Der alte Kaiser dankt ab, ein neuer tritt an, Kaiser Franz Josef. Unter ihm wird das alte System eines autoritären Polizeistaats fortgeführt. Mit den Anflügen des Liberalismus, den Ideen politischer Mitbestimmung, ist es vorbei. Es bleibt der Rückzug ins Private. Thank you. Am 25. September 1849 stirbt Johann Strauss' Vater an Scharlach und Hirnlähmung. Der Fasching des Jahres 1849 war wohl der trübste, den Wien je gesehen. Düstere Schatten, die keine Kunst zu scheuchen vermochte, lagerten auf der Stadt. Das ertrug mein Vater nicht. Wieder unternahm er eine seiner Kunstfahrten, deren Endpunkt London war. Diese Stadt war seiner Gesundheit stets gefährlich gewesen. Krank und erschöpft kehrte er nach Wien zurück. Nochmals siegte seine geistige Energie über die körperliche Schwäche. Am 19. September dirigierte er in Ungers Casino in Hirmals. Aber schon 6 Tage darauf, am 25. erlag er, kaum 45 Jahre alt, der tückischen Krankheit. An seinem Sarge zeigte Wien, was er ihm gewesen. Die Trauer war eine allgemeine. Mehr als 100.000 Menschen gaben ihm das letzte Geleite. Diesen Walzer, die Lorelei-Reinklänge von Johann Strauss' Vater, spielte der Sohn auch bei der Trauerfeier am 11. Oktober und dirigierte dabei jenes exzellente Orchester, das sein Vater aufgebaut hatte. Schanis Plan, das Orchester des Vaters zu übernehmen und mit dem eigenen zusammenzulegen, stößt in Wien bei beiden Orchestern und ihren Anhängern auf erheblichen Widerstand, gelingt am Ende aber doch. Den Schwager des Vaters, Karl Fuchs, kann Schani mit einem Spitzengehalt locken, er stellt ihn als Orchesterregisseur ein und bekommt alle Instrumente, Noten und Manuskripte des Vaters ausgehändigt. In den nächsten Jahren wird Johann Strauss' Sohn das musikalische Wien prägen. Nicht in der Oper, aber im KK-Redutensaal, in den Casinos, in den großen Tanz- und Ballsälen, in den Volksgärten und Bierhallen. Es hat Bälle gegeben, es hat, ja, also auch in einem größeren Rahmen, zum Beispiel im Sperrl oder auch im Dommeier, die haben natürlich Tanzsäle gehabt, Tanzpaläste kann man ruhig sagen. Es gab ein sogenanntes Tanzsaalprivilegium, da mussten die Tanzsäle bestimmte Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel Parkettboden, entsprechende Beleuchtung, Sicherheitskräfte mussten vor Ort sein, etc., etc. Da gab es schon auch eine zumindest Zweiklassengesellschaft, was das betrifft. In der Sommersaison trat der Schani mit seinem Orchester jeden Abend auf. In der winterlichen Ballsaison und insbesondere während des Karnevals reichte das nicht. So teilte Schani sein Orchester auf, überließ deren Leitung den Primgeigern und Hilfsdirigenten. Auf den Plakaten aber hatte er in Großbuchstaben drucken lassen, dass er das Konzert leiten werde. Herr Johann Strauss persönlich. Und also trieb er seinen Fiaker an, damit der ihn in Windeseile von Ballsaal zu Ballsaal fuhr, wo selbst Herr Johann Strauss persönlich einige Nummern dirigierte, um dann, wie früher sein Vater, sofort wieder nach draußen zu stürmen und sich vom Fiaker zum nächsten Tanzsaal fahren zu lassen. So elegant wirkte er, dass man in ihm immer weniger den Vorstadt-Schani sah, sondern eher den Mann von Welt, Jean. So wurde er auch bald nur noch gerufen. Eine solche Fülle von Auftritten zu organisieren, noch dazu mit geteilten Orchesterbesetzungen und für verschiedene Auftraggeber, das verlangte ein generalstabsmäßiges Management. Und Jean fand es in seiner Familie, die sich 1861 vergrößerte, da heiratete Jean die 7 Jahre ältere Sängerin Jetty Treffs. Die Managerinnen der Firma Strauss. Zuerst die Mutter, dann die Jetty, die ja selbst ausgebildete Sängerin war, die genau gewusst hat, worum es geht, die es auch auf die Bedürfnisse eingegangen ist, einerseits des Managements, andererseits auch um den Johann Strauss eine entsprechende Ruhe und eine entsprechende Umgebung zu bieten, dass er sich auf sein Hauptgeschäft, sage ich jetzt, das Komponieren konzentrieren kann und dann in der Folge nach der Jetty die Lilli weniger, aber dann auf jeden Fall die dritte Ehe. Frau, die Adele, die war also auch wieder eine starke Managerin in dem Kreis. Und die Brüder wurden eingespannt, aus purer Notwendigkeit, weil Jean irgendwann so erschöpft war, dass er einfach nicht mehr konnte. Bruder Eduard, von Jean seinem Publikum als Harfenspieler und Balldirigent vorgestellt und eingesetzt, beschrieb es später so. Er musste sich dem Gebote der Ärzte fügen, wenigstens während eines halben Jahres seiner Tätigkeit zu entsagen. Meine Mutter, welche sozusagen den Schatzmeister des Konzertunternehmens bedeutete, war über diese Forderung der Ärzte sehr bestürzt und wusste sich nicht Rat, was sie mit der trefflich geschulten und seit langen Jahren ohne Personalwechsel bestehenden Kapelle beginnen sollte. Nach reiflicher Überlegung verfiel endlich Johann auf die Idee, Bruder Josef zu bewegen, den Beruf eines Ingenieurs aufzugeben und sich dem musikalischen Unternehmen zuzuwenden. Er sollte während der nächsten Sommersaison selbstständig dirigieren, während der Wintersaison jedoch mit Johann in der Leitung der Kapelle alternieren. Genauso kam es. Der Ingenieur Josef Strauss, der bereits eine Straßenreinigungsmaschine erfunden hatte und ein gefragter Bauzeichner war, er wechselt in die Firma, lernt zu dirigieren und er fängt auch an zu komponieren. Und hat Erfolg damit, zum Beispiel mit der Schnellpolka Plappermäulchen. Man stellt den Josef Strauss heute zumindest auf die gleiche Ebene wie seinen Bruder Johann. Er selbst soll ja gesagt haben, mein Bruder ist der Begabtere, ich bin nur der Berühmtere. So oder so ähnlich. Nicht? Das ist dann sehr oft abgewandelt wiedergegeben worden. Thank you. Das stimmt aber nur, was das Kompositorische betrifft. Was das Dirigentische betrifft und auch das Organisatorische, da war Johann Strauss seinem Bruder Josef weit, weit überlegen. Und das war eben auch der Grund, warum er der große Star war. Denn es ist in erster Linie eigentlich damals um die Interpretation der Musik gegangen. Natürlich wollte man auch schöne neue Kompositionen hören und man hat das durchaus gewürdigt. Aber wenn die schlecht gebracht worden wären, das wäre ein Misserfolg geworden. Also Josef Strauss hat es ja in Warschau erlebt. Bei einer Konzertreise nach Polen war Josef Strauss während eines Konzertes bewusstlos zusammengebrochen. In Warschau etwa, wo sein Bruder versagt hat, Josef. Und Johann kommt, ist angesichts des Zustands von Josef erschüttert. Ja? Und trotzdem gelingt es ihm, aus diesem schlecht zusammengestellten, schlecht geprobten Orchester innerhalb kürzester Zeit ein Ensemble zusammenzustellen, das wunderbare Kritiken dann eingefahren hat. Die Polen, die vorher unglaublich kritisch waren, die Warschauer, haben auf einmal gesagt, ja, jetzt wissen wir, warum der Name Strauss so berühmt ist. Also er hat schon was drauf gehabt. Und Strauss war sehr an dem interessiert, was musikalisch noch so angesagt war. Wagner bewunderte er. Im Rahmen seiner Konzerte führte Strauss Teile aus Tannhäuser und Lohengrin auf, zum ersten Mal überhaupt in Wien. Sogar Stücke aus Tristan und Isolde spielte sein Orchester, nachdem die Hofoper das Stück nach 77 Proben als unspielbar zurückgewiesen hatte. Und auch als Komponist hatte Strauss was drauf. So viel, dass die Wiener seine Musik unbedingt auch außerhalb der Ballsaison hören wollten. Dann gab es auch reine Konzertveranstaltungen, insbesondere in der tanzfreien Zeit. Und das war ja der Grund, warum sich der Walzer vom reinen Tanzwalzer dann auch hin zu einem Konzertwalzer entwickelt hat. Der Johann Strauss Sohn ist bis dorthin gelangt, wo er seine Walzer dann schon ausdrücklich als Konzertwalzer bezeichnet hat. Dass die Damenwelt dem schlanken, feurigen Musiker bei jedem Auftritt zu Füßen lag, wurde schon kurz erwähnt. Viele Verehrerinnen stellten dem Jean nach, überschütteten ihn mit Liebesbriefen, und er ließ sich das nur zu gerne gefallen, genoss früh schon den Ruf eines Weibervertilgers. Eine große Liebe, die große Liebe in Jeans Leben, hieß Olga Smirnitskaja, eine russische Musikerin und Komponistin, mit 22 Jahren, 12 Jahre jünger als er und bildschön. Seinen Kobold nennt er sie. Mein geliebtes Kind, Lespiegel, Olga, mein Herzchen, mein Ideal, mein teurer Engel, mein Alles, mein Engel. 1859 hatte Johann Strauss Olga Smirnitskaja in St. Petersburg kennengelernt, wo er mit seinem Orchester schon den vierten Sommer hindurch Konzerte gab. Im Musikpavillon neben dem prächtigen Bahnhof von Pawlowsk, einem Vorort von St. Petersburg. Er arbeitete im Auftrag der Zarskoje Selo-Eisenbahngesellschaft, die sich davon eine Werbung für eine neue Bahnverbindung versprach. Ein Plan, der vollkommen aufging. Jedes Konzert dauerte 3 bis 4 Stunden, wie es der Vertrag vorsah. Bis zum Abgang des letzten Bahnzuges, um 9:15 Uhr. Danach fand Jean viel Zeit für Olga, die ihn zunächst wohl auf Distanz hielt, glaubt man seinen Briefen, allesamt auf Deutsch geschrieben. Ich glaube, dass sie nur zu natürlich waren, als sie mir nicht mehr als ihr Schattenbild gewähren wollten. Olgas Antwortbriefe sind leider fast ausnahmslos verschollen. Welche Traurigkeit in meinem Herzen. welch mächtigen Einfluss mag ich kaum nimmer zu widerstehen. Zitternd blicke ich zum Himmel, um Trost zu suchen. Fort möchte ich ziehen. Doch die Schwäche fühlend, mich meinen Fesseln zu entreißen, dulde ich nun hoffnungslos. So geht das wochenlang. Also ist nun mein Schicksal entschieden. Verzeihen Sie mir meine unbescheidenen Hoffnungen und nehmen Sie die Versicherung, dass Sie keinen Klagelaut mehr vernehmen werden. Ich grolle Ihnen nicht, doch staune über Sie. Gott schütze Sie. Aber dann geht man doch zum Du über. Die große Liebe scheint sich zu erfüllen. Ist's möglich, Worte zu finden, um dir meine Empfindung zu schildern, als ich deine mich beseligenden Zeilen durchgelesen? Dir schwörend, dass dieser Moment der glücklichste meines Lebens, konnte ich nicht das Versprechen erfüllen, mich sehr bald zur Ruhe zu begeben. Doch heute wirst du mir verzeihen, da du wohl begreifen kannst, dass deine Worte einen zu mächtigen Eindruck auf mein krankes Herz ausübten, um die nötige Ruhe zum Schlafen zu gewinnen. Olga, von heute an lebe ich nur durch die Hoffnung, dich nicht mehr zu verlassen, dir zu gehören. Auch erotisch müssen sie sich glänzend verstanden haben. Und dann, wie glücklich war ich gestern, als du mich herzlicher als sonst empfangen und nicht gar so ökonomisch mit deinen Küssen gewesen. Doch schon bald wird ihm klar, dass Olgas Eltern der Verbindung nicht zustimmen werden. Wenn dein Vater böse wird, besänftige ihn. Ich bitte dich. Will er nicht, dass ich dich liebe, verlasse ich das Ausland in 2 Monaten, doch mit derselben Liebe zu dir. Komm zu mir. Bleibe bei mir. Tröste mich. Entsage mit mir der Welt, welche keine wahre Liebe mehr begreift. Die Menschen sind verdorben. Im September 1859 hat sich Olgas Mutter vermutlich in den Besitz von kompromittierenden Liebesbriefen ihrer Tochter gebracht und stellt sich entschieden gegen die Verbindung mit dem Herrn Strauß aus Wien. Der ist empört. Nun ist meine Hoffnung dahin. Es ist unglaublich, dass Sie, wenn schon gegen mich höchst unzart, über Ihr eigenes Kind derlei aussprechen kann. In dem Augenblick, als sie leise zu mir sagte, dass ich dir nichts glauben möchte, dass alles von dir in Szene gesetzt worden sei, mich auf einen Punkt zu bringen, dass alles, was du willst, aus deinem Teufelskopf entspringt, da unwillkürlich empfand ich geradezu Hass gegen eine Mutter, welche selbst und absichtlich, um ihren Plan durchzusetzen, Schmähliches über ihr Kind zu dem Manne spricht, von welchem sie weiß, dass er es über alles liebt. Untröstlich reist Jean zurück nach Wien. Eine von Olgas Kompositionen, eine Polka-Masur, nimmt er mit, bearbeitet sie für seine Kapelle und nennt sie Der Kobold. Wenige Monate später bekam er Olgas Abschiedsbrief. Heiraten müsse sie, schrieb sie, standesgemäß, sie sei auch schon verlobt. Die herrlichen Stunden, die mir beschieden waren, mit dir, dem edlen Menschen und großen Künstler, zu verleben, werden nie aus meiner Erinnerung entschwinden. Vergiss deinen ungetreuen Kobold. Und auch Jean sollte bald ans Heiraten denken. Davon erzählen wir gleich. Wir werden Strauß als Erotomanen kennenlernen und als König der Operette. Dritter Akt: Von der Musik besessen. Die Wiener Philharmoniker spielen den Strauß-Walzer Motoren, komponiert 1862 für den Faschingsball der Ingenieur- und Technikstudenten der Wiener Universität. Und sie spielen ihn so wie kein anderes Orchester, meint jedenfalls Tibor Kovács, seit Jahrzehnten Mitglied der Wiener Philharmoniker und Stimmführer der zweiten Geigen. Zu Beginn dieser langen Nacht haben wir gelernt, wie man einen Walzer tanzt. Hören wir jetzt, wie man einen Walzer spielt. Sie werden staunen. Das ist eine Wissenschaft für sich. An und für sich ist schon auch sehr wichtig die Aufführungspraxis, wie man in Wien die Streichinstrumente behandelt und spielt. Es spielt immer eine große Rolle die Relation von dem Bogenkontakt und von der Bogengeschwindigkeit. Also wir machen uns ziemlich viele Gedanken, vor allem beim Üben, also auf der Bühne dann nicht mehr so, aber in der Vorbereitungszeit und auch beim Üben, dass eben dieses Gemisch von der Bogengeschwindigkeit und Bogendruck immer sehr gut überlegt ist. Da kommen dann eben Klangfarben zustande, die teilweise auch geplant sind, aber wir können dann einfach auch nach der guten Laune diese Farben mischen und die richtigen Register ziehen. Alles klar? Was man bei den Wiener Philharmonikern als ein junges Mitglied von den älteren Kollegen bei den zweiten Geigen und bei den Bratschen und auch bei den Hörnern, weil die schlagen ja mit uns auch nach, was man gesagt bekommt. Ganz einfach, wenn der Bass die Eins spielt, in dem Moment muss der Bogen schon an der Seite sein. Man darf den zweiten Schlag ja nicht aus der Luft spielen, sondern von der Seite, den dritten Schlag dann von der Luft, aber ganz leicht. Also der zweite Schlag ist schwer von der Seite, der dritte Schlag ist leicht aus der Luft. Das heißt, beim Hum-Ta-Ta darf das Hum auf keinen Fall zu kurz ausfallen. Das erste Ta, der erste Nachschlag, kommt einen Tick früher, als es in den Noten steht. Und das zweite Ta, der zweite Nachschlag, der kommt wiederum einen Tick später und nur mehr ganz leicht, fast unhörbar. Also nicht m-ta-ta, m-ta-ta, sondern hum-ta-ta, hum-ta-ta, hum-ta-ta. Da hat der Leonard Bernstein zum Beispiel es anders erklärt. Der hat gesagt, one, two and maybe three. Also auch sei der Gesamtcharakter eines Walzers entscheidend für die Art des Hum-Ta-Tas. Wenn die Melodie sehr tänzerisch und lustig ist, oder so wie die alten Wiener sagen, zopfig, so wie ein kleines Mädchen mit kleinen Zöpfchen tanzt, ja, also dann kann man etwas kürzer spielen. Aber die Kürze der Töne wird nicht dadurch erzielt, dass man den Bogen hinwirft auf die Seite. Das tut man bei Rossini oder bei Donizetti manchmal. Hier in der Wiener Musik erzielt man die Kürze des Tons eigentlich mit der Geschwindigkeit. Verbringt mit dem Bogen eigentlich eine längere Strecke auf der Seite, aber dadurch, dass man es sanft berührt und sehr schnell den Bogen zieht, klingt es kurz. Aber es klingt kurz mit Qualität. Es ist ein gesungener, schöner, kurzer, glänzender Ton. Und nicht einfach nur ein kurzer Klang, ja, sondern es erzählt etwas. Thank you. Die Intensität seiner Gefühle, wie sie Jean für Olga Smirnitskaja zeigte, findet sich in späteren Briefen nicht mehr. Einzelne Passagen daraus hat er später in ähnlicher Form an seine drei Ehefrauen gerichtet. Sie hat er gleichwohl geliebt, wenn auch auf sehr verschiedene Weise. Jetty Trefts wird 1862 seine erste Gattin, eine gefeierte Sängerin, Mezzosopranistin, 7 Jahre älter als er. Seit 16 Jahren lebt sie im Hause des Bankiers Moritz Ritter von Todesco, hat 7 uneheliche Kinder mit ihm. Der Schriftsteller Ignaz Schnitzer beschrieb sie so: Ebenmäßig volle Gestalt, ein sprühender Kopf mit dunklen Glanzaugen und üppiger Haarfülle. Alles an ihr, Werf und Temperament. Dazu die Silberstimme der Gesangskünstlerin, die sie war. Jetty Trefts fügte sich, nunmehr Henriette Strauß, erstaunlich gut in die Firma Strauß ein. Anerkannt auch von der Mutter, wurde sie ihrem Jean oder auch Jeannie genannt, eine ebenso glamouröse wie auch mütterliche Ehefrau und, wichtiger noch, eine glänzende Managerin, die nicht nur den Haushalt, sondern auch Konzerte und Tourneen perfekt organisiert. Josef Strauß schreibt über sie: Jetty ist unersetzlich. Sie schreibt alle Rechnungen im Hause auf. Sie dupliert alle Stimmen des Orchesters. Sie sieht in der Küche nach und wacht über das Ganze mit einer Sorgfalt und Liebenswürdigkeit, die bewunderungswürdig ist. Fortan ging Jetty mit auf die sommerliche Russlandreise. Und ihr Jean? Auf den Geschmack des großen Publikums spekulierend. Ihr Jean schrieb die Bauernpolka, für die sogar der Zar anreiste. Und das russische Publikum sang mit und also sangen bald auch die Musiker und tun es bei Aufführungen noch heute. Die Bauernpolka rief einen Beifallssturm hervor, wie noch kein beethovenscher Symphoniesatz solchen erhalten konnte, da selbst die Orchestermitglieder in den Beifall einstimmten und wie das große Publikum vergaßen, dass die Komposition ein elender Schmarrn ist. Schon während der Zeit seiner Hingabe an Olga Smirnitskaja hatte Jean auch erotisch anzügliche Briefe an seine Schwägerin Caroline geschrieben, die Gattin seines Bruders Josef, die bereits eine gemeinsame Tochter hatten. Du bist die einzige Frau, die ich achte. Verehre. Alle verachte ich, denn sie sind nicht, sie können nicht so sein wie du, meines Herrn geliebte Schwägerin. Oder in Anspielung auf Josefs Gewohnheit, abends im Hotel bei vielen, vielen Zigarren Karten zu spielen? Du weißt nicht, mit welcher Sehnsucht ich dem Augenblicke entgegensehe, einen Kuss von dir zu erhalten. Ich will, wenn dich dein Gatte verlässt, um Zerstreuung im Nationalhotel zu suchen, die Abendstunden nur bei dir zubringen. Du sollst durch meine Zudringlichkeiten künftig hin gequält werden, wie ich mir bisher noch nicht erlaubte. Liebe Lina, wenn es sich sollte an Nachhilfe fehlen, verschmähe nicht die Dienste deines dich liebenden Schwagers Jean. Lass um Gottes Willen die letzte Phrase als Geheimnis bewahren. Diese zotigen Briefstellen, die sind teilweise an den Verleger Haslinger und auch dessen Gattin gerichtet und dann an seine Schwägerin, die Caroline Strauß. Und das geht eigentlich dann schon sehr weit, das ist dann schon sehr übergriffig. Meine Kollegin Margareta Sari vermutet oder ich möchte sogar sagen behauptet, da steckt überhaupt nicht dahinter, dass der Strauß in sie etwa verliebt gewesen wäre oder sonst irgendetwas, sondern das war eine Art von Bossing innerhalb dieser Firma Strauß. Das war eine Art Zurücksetzung, weil man muss schon damit rechnen, dass die Caroline das ihrem Mann dann hintertragen hat, nicht? Also es war wirklich beleidigend, diese Sachen. Der Wiener Strauß-Forscher Thomas Aigner. Die Forschung hat sich lange schwer getan mit diesen Briefen, hat sie als Entgleisungen gewertet, als verbale Ausritte, als Ausdruck von Überforderung. Seltsam stehen sie da, bedenkt man, in welchem Ausmaß Sexualität im 19. Jahrhundert öffentlich tabuisiert und weggeschwiegen wurde. Der Jean aber hatte offenkundig Vergnügen daran. Einen Brief konnte er auch schon mal, lesbar für alle, so adressieren. Herrn Josef Strauß, Kapellmeister par excellence. Versteht Blasinstrumente wie Fagott nach dem Diner? Piccolo bei dem Beischlafe? Bombardon beim Scheißen? Ausgezeichnet. Leopoldstadt 314, Wien, Österreich. Strauß war ein Kind der Vorstadt. Er hat diesen Jargon gekannt und er hat sich nicht gescheut, das also auch schriftlich wiederzugeben. Und das Ganze wird noch ergänzt durch einige äußerst zotige Zeichnungen. Und einige von denen, die sind eigentlich auch sehr unappetitlich, muss man schon sagen. Auch mit diesen Zeichnungen tat man sich lange Zeit schwer, wie der Musikwissenschaftler Kevin Clark erzählt. Es gab mal eine wunderbare Ausstellung, Johann Strauß entarisiert, in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek im Rathaus. Und da wurden diese ganzen Erotikzeichnungen präsentiert, die Strauß auf Briefe und Postkarten an den unpassendsten Momenten an die Ehefrauen von seinem Notar oder an seine Schwägerin und so weiter geschickt hat. Und da wurde auch schon damals erwähnt, dass viele Strauß-Forscher diese Briefe jahrelang unter Verschluss gehalten haben, weil man gesagt hat, das ist eines Genies wie Strauß nicht würdig. Und damit würde man sein Andenken beschmutzen. Ja, ich verstehe diese Denke, vielleicht aus, wenn man in den 1950er Jahren in der Biedermeier angehauchten Sauberkeitsfimmelzeit sich noch befindet. Aber wir reden ja jetzt über Dinge wie Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, sexuelle Befreiung und so weiter an jeder Ecke und an jedem Ende. Und ausgerechnet bei Strauß dürfen wir das dann nicht tun, obwohl das offensichtlich ein so zentraler Aspekt seines Lebens war. Das finde ich schon wirklich bedauerlich. Kann sich ja jeder selber eine Meinung dazu bilden, ob das eines Meisters oder eines Genies wie Strauß würdig ist oder nicht. Kevin Clark ist Direktor des Operetta Research Center mit Sitz in Amsterdam und Berlin. Er hat ja auch sehr amüsante, faszinierende Briefe geschrieben, wo er von seinen Filzwarzenpolkas und Futtwalzern und ich weiß nicht was alles spricht. Man könnte sagen, es ist ein sehr kindlicher Humor, der Humor eines Pubertierenden. Aber es ist nun mal sein Humor und ich finde, das spiegelt sich auch in allen seinen Stücken. Dieses ist auch eine Lebensfreude, die sich da drin spiegelt. Hier ist ein Beispiel, ein Brief geschrieben in seiner Zeit der sommerlichen Gastspiele in Russland. Die Bauernpolka haben wir gehört. Sie wurde damals so gut aufgenommen, dass ein Herr Rater von einer Wiener Musikalienhandlung prompt mehrere Bauernwalzer bei Strauß bestellte, was den Jean sehr belustigte und offenkundig seine Fantasie anregte. Vielleicht, wenn ich jetzt eine Footpolka schreiben würde, ließe sich auch da etwas herausfilzen. Und der Herr Rater würde dann gleich wieder Footwalzer bestellen. Nachdem ich seit meiner glücklichen, gottgesegneten Verheiratung mit meinem Millionenstückel Jetty von Trefts die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit Glück in diesem Inspirationsartikel arbeite, so habe ich mir vorgenommen, dem heißen Drang meiner poetischen Triebe vollen Lauf zu lassen und werde denn die ganze Futt- und Schweif betreffende Litanei in Komposition bringen. Demnach wirst du Futtwalzer, Tripperquadrille, Filzpolka, Feuchtwarzen-Schnellpolka, Filzlaus-Polka-Masurka, Paukenmenuette, Fummelschwitz-Polonaise, Poldelmeier-Chancre-Schottischer, Haaren-Materie-Lancier, Schurig-Stankgalopp etc. etc. von mir erhalten. Man stelle sich vor, beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker würde die Fernsehmoderatorin mit lächelnd feierlicher Miene als nächstes Stück die Tripperquadrille ankündigen oder die Feuchtwarzen-Schnellpolka oder die Fummelschwitzpolonaise. Was für ein Vergnügen wäre das. Doch leider hat Strauss diese Stücke nie komponiert. Sie waren nur für seinen Witz gedacht. Für seine Entwicklung als Komponist war die Begegnung mit Jetty Treffs ein Segen. Sie machte ihren Jean zum Operettenkomponisten. Jacques Offenbach begeisterte ganz Wien mit seinen Operetten. Die schöne Helena zum Beispiel. Hatte der Ur-Wiener Strauss dem etwa nichts entgegenzusetzen? Das fragte man sich, aber Jean blieb zögerlich. Strauss war kein Theatertier, aber Strauss kannte natürlich Leute aus dem Theaterbereich. Gerade dadurch, dass seine Frau Jetty Treffs Sängerin war und beste Kontakte in die Operettenszene hatte, hat er wahrscheinlich über sie dann natürlich die entsprechenden Leute auch kennengelernt. Und mich persönlich hat fasziniert, dass Jetty Treffs ja als stadtbekannte Kurtisane, könnte man sagen, sehr, sehr lange mit einem sehr reichen Mann liiert war und von dem auch mehrere uneheliche Kinder hatte und mit diesen ganzen unehelichen Kindern, also ich glaube insgesamt waren es 7, in die Ehe mit Johann Strauss gegangen ist. Und natürlich kannte Jetty sowohl die Theatermenschen, aber natürlich auch wahrscheinlich sehr viele Leute aus der Halbwelt. Und das ist ja genau die Operettenszene der 1860er, 70er Jahre auch in Wien. Strauss zögerte auch deshalb, sich auf die Halbwelt der Theaterszene einzulassen, weil er in den 60er Jahren als Tanzkomponist auf der Höhe seiner Kunst war. Von Kaiser Franz Josef zum KK Hofball Musikdirektor ernannt, dirigierte er bei der Pariser Weltausstellung und den Londoner Promenadenkonzerten. Er schrieb Meisterwerke wie An der schönen blauen Donau, Künstlerleben, Geschichten aus dem Wienerwald oder auch Wein, Weib und Gesang, ein Walzer, den Richard Wagner und Johannes Brahms besonders schätzten. Fassung für Klavier, Harmonium und Streichquartett, gewissermaßen der große Konzertwalzer zum Nachspielen für daheim. Solche Bearbeitungen gehörten zum Marketingkonzept des Johann Strauss Sohn und er wurde Millionär damit. Bei solch anhaltendem Erfolg war für Bühnenwerke auch gedanklich kein Platz, bis zum Jahr 1870, dem Schreckensjahr der Strauße. Da stirbt 68-jährig die Mutter nach einem Schlaganfall. Und der Bruder Josef stirbt 43 Jahre alt, nachdem er in Warschau bewusstlos vom Dirigentenpult gestürzt war. Todesursache unbekannt. Und auch die Schwester der Mutter stirbt, Josephine Waber. Sie war in der Firma Strauss für die Finanzen zuständig. Diese Todesfälle bedeuten das Aus für die Firma. Das Triumvirat zerfällt schnell. Der Bruder Eduard übernimmt das Orchester und die Musiken am Kaiserhof. Und Johann Strauss hat plötzlich Zeit. Wir befinden uns ja bei Strauss in so einer Übergangsphase. Also die Operette kommt mit Offenbach nach Wien, ist natürlich sehr verrufen als moralgefährdend, sittengefährdend, unanständig, Nacktheit und so weiter. Dann 1870, 71 dieser Wechsel mit patriotischen Kräften, die auch sehr antisemitisch unterwegs waren, die gesagt haben, also Offenbach muss hier weg als dieser jüdische, halbdeutsche Franzose. Hier muss jetzt was Österreichisches herkommen und dann wird halt Strauss aufgestellt. Und dann gibt es halt auch Stimmen, die sagen, ja, man muss sich irgendwie auch distanzieren von diesem verwerflichen Operettentheater, was der Offenbach da repräsentiert hat, hin zu etwas Seriöserem, was Anständigerem. Doch nach wie vor stellte sich das Problem, dass Strauss nicht nur kein Theatertier war, entsprechend auch kein wirkliches Gespür für Dramatik und Dramaturgie hatte. Schlimmer noch, er hatte nach wie vor Schwierigkeiten, Duette oder Terzette oder gar komplizierte Chorsätze zu schreiben. Was die Behandlung der Singstimmen betrifft und was das Schreiben größerer Ensembles betrifft, das konnte Strauss am Anfang nicht, weil Tanzmusik ist etwas anderes. Natürlich, da kommt es darauf an, dass man diese Einfälle hat. Man muss auch diese Einfälle sehr schön und fein miteinander zusammenstellen, gegeneinander stellen, damit da wirklich ein schöner Walz, eine schöne Polka herauskommt. Das ist eine ganz spezielle Fertigkeit. Und in den Bühnenwerken ist es ja damit alleine nicht getan, sondern da geht es ja schon auch um eine dramatische Zuspitzung. Wie das zu erreichen ist, ja, das war Neuland für ihn. Doch über die gefeierte Sängerin Jetti hatte ihr Jean die ebenso gefeierte Sängerin Marie Geistinger kennengelernt, die auch Direktorin des Theaters an der Wien war. Und sie brachte ihn mit ihrem Kapellmeister Richard Genet zusammen. Das funktioniert ja dann auch erst, als Richard Genet ihm zur Seite gestellt wird und Strauss sozusagen in Absprache mit Genet die Melodien liefert und Genet puzzelt die dann so zusammen, bis das eine wirklich brillante Partitur ergibt. Es ist vertraglich damals ja festgelegt worden, dass Genet darüber nicht reden darf, also dass der Name Genets komplett, also außer als Librettist, nicht erwähnt wird und quasi Strauss als alleiniger Komponist genannt wird. Das ist, glaube ich, erst in den letzten 20, 25 Jahren rausgekommen, als die handschriftliche Partitur auftauchte und man dann eben sehen könnte, dass das eben nicht die Handschrift von Strauss ist, sondern die von Genet und dass sich das überlagert. Und ich finde da auch nichts Negatives dran. Also es ist ja eine große Kunst, die Gabe zu haben, solche Melodien zu finden, die sofort hängen bleiben. Und diese Gabe hatte Richard Genet eben nicht. Dafür konnte er andere Sachen toll. Und insofern ist es ein Glücksfall, dass Marie Geistinger die beiden damals zusammengebracht hat. Und so schreibt der 45-jährige Johann Strauss für das Theater an der Wien seine erste Operette. Sie dauerte fast 4 Stunden. Indigo und die 40 Räuber. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Paares aus Wien, das bei einer Meeresfahrt Schiffbruch erleidet, gerettet wird, um dann als Sklaven bei König Indigo zu leben. Als Räuber verkleidet wollen sie aus seinem Harem fliehen, der Plan misslingt, aber König Indigo, obwohl er sich in die schöne Wienerin verliebt hat, zuletzt entlässt er das Paar in die Freiheit. Der Tanz ist ein obszöner, bei euch ist er viel schöner. Man wird beim Tanzen wieder jung, ich schwelg in der Erinnerung. So leicht dahin zu fliegen, das war halt ein Vergnügen. Ach, könnt in Europa ich wieder sein, in Wien an der Donau oder am Rhein. Gib Acht, gib Acht, ich zeig dir wie. Eine Handlung, wie man sie damals liebte, zumal unentwegt Wien besungen wurde. Der Wiener Charme und wie man in Wien tanzt, auch das Sperrl wird erwähnt und die Fröhlichkeit als Märchen vom Glück. Wörtlich heißt es, so tanzt man bei uns zu Haus, denn es spielt der Strauß. führt bei uns zu Haus ein Bus, ein Nikolaus. Küsst ja höchst galant den Schatz und zart die Hand. Sie macht einen Knicks und weiter sagt sie nix. Doch eins, zwei, drei, da sind die zwei zum Spielen aus beim Johannstrauß. Schon beim ersten Takt, da spürt man, wie er das packt. Sie lebt voller Glück. Kevin Clark findet solche Stücke durchaus auch heute noch anschlussfähig. Nur auf die Inszenierung käme es halt an. Diese Stücke von Strauss behandeln natürlich auch ganz spannende Themen. Im Fall von Indigo und die 40 Räuber, die ganze Diskussion über kolonialer Blick auf die arabische Welt. Darf man das, darf man es nicht machen? Sollte man das umschreiben? Wie geht man mit diesen ganzen Stereotypen um? Und gerade weil Operette sowieso Stereotype gerne auf den Kopf stellt, ist das Genre eigentlich prädestiniert, um damit was politisch heute Interessantes zu machen, ohne deswegen auch gleich das Stück zu entstellen. Auch wenn Johann Strauss in seinen Operetten ausgesprochen anspruchsvolle Rollen schrieb, mit denen auch heutige Opernstars ihre Mühen haben können, damals wurden diese Stücke anders gegeben, viel weniger opernhaft. Ich glaube nicht, dass sie sich bemüht haben zu singen, sondern ich würde sagen, die hatten ihren ganz eigenen Operettenstil zu singen. Und bloß weil jetzt zum Beispiel in Charters in der Fledermaus ein hohes D zum Schluss steht und alle möglichen Koloraturen vorkommen, muss das ja noch nicht heißen, dass eine Marie Geisinger das gesungen hat wie, ich sag jetzt mal, Julia Varadi oder Hilde Güden. Wir haben leider aus der Zeit keine Aufnahmen. Girardi, weil er eben so lange gelebt hat, ist dann nochmal eine Ausnahme da. Und da gibt es dann Aufnahmen, wo man auch hört, der singt fast überhaupt nicht. Das ist ein quasi wildes, super theatralisches Rezitieren, würde ich mal sagen. Aber es ist halt wahnsinnig effektvoll, weil da halt jede Pointe sitzt, der mit den Wörtern spielt und die Musik quasi wie so ein Zucker obendrauf gestreuselt wird. Hier ist der Gesangskomiker, wie er sich nannte, Alexander Girardi, ein Freund von Johann Strauss und in seinen Stücken häufiger Bühnenpartner von Marie Geisinger. Ja, das Schreiben und das Lesen voll gewesen, der Schock und Kindes Wähnen, befasst ihn nie mit Schwänen, aber war ihn nie ein Dichter, was soll er Wetter verabrieb, nur immer Schwänen süßer, poetisch war ich lieb. Mein idealer Lebenszweck ist Wurzeln wie idealer Lebensweg ist Wurzeln wie die Schwänenspeck, ist Wurzeln wie nur so ein Schwänenspeck. Das Auftrittscouplet des Tschupan aus dem Zigeunerbaron, aufgenommen 1903. Indigo und die 40 Räuber begeisterte das Publikum und auch die Presse. Dem einflussreichen Musikkritiker Eduard Hanslick kam es so vor, als habe sich der Tanzkomponist Strauss in der Operette erneuert und verjüngt. Das ist ein Punkt, wo wir Strauss seinen Vater weit überholen sehen, in dem Aufsteigen zu einem höheren, viel anspruchsvolleren Kunstgebiete. Unser Johann Strauss verzeichnet die Musikgeschichte als den einzigen Walzerkomponisten von Fach, der nach vieljähriger, ununterbrochener Tätigkeit als Balldirigent sich der dramatischen Musik zugewendet hat. Und mit welchem Erfolg? Nicht weniger als 71 Ausgaben mit verschiedenen Fassungen von Indigo brachte sein Wiener Verleger heraus. Die ersten Tantiemen für Strauss beliefen sich auf rund 26.000 Gulden, was heute etwa 430.000 Euro entsprechen würde. Mit Richard Genet dagegen hatte man ein Fixum vereinbart, 300 Gulden, heute etwa 5.000 Euro. Dass Genet darüber nicht begeistert war, lässt sich denken, geschäumt hat er. Bei späteren Stücken wurde er auch an den Tantiemen beteiligt, am Ende aber ist die Verbindung zu Strauss zerbrochen. Auch dass Johann Strauss nach Amerika reiste, ging auf seine Frau zurück. Seine Widerstände waren groß, aber Getty redete ihm unaufhörlich zu, lockte ihn mit der Aussicht, ein Orchester von 1000 Musikern zu dirigieren und mit einem Honorar von sagenhaften 100.000 US-Dollar. Der Musikschriftsteller Michael Lemster. Er war ein Mensch, das kann man glaube ich sagen, der ja auch schon schwere Neurosen hatte. seine Höhenangst zum Beispiel. Er hatte Angst vor Eisenbahnen, er hatte Angst vor Krankheiten. Als er dann in die USA gereist ist, er war ja der erste wirklich internationale Showstar, da hat er Testament gemacht und es hat lange, lange Zeit überhaupt bedurft, ihn dazu zu überreden, dass er das Ganze macht, dass er sich einem Dampfer anvertraut. Aber die Reise fand statt. Und Johann Strauss dirigierte in Boston tatsächlich ein Orchester von nahezu 1000 Musikern in einer Halle, Coliseum genannt, 165 Meter lang, 105 Meter breit und restlos gefüllt mit rund 60.000 Menschen. In Amerika zum Beispiel, wo er dieses riesige Orchester dirigiert hat, muss man schon in Frage stellen, ob das künstlerisch irgendeinen Wert hat. Aber ja, da war Strauss, der sonst immer übertrieben hat, ja, was die Zahl der Zuhörer, der Musiker betrifft. Aber was seine eigene Leistung betrifft, war er eigentlich sehr bescheiden. Er hat gesagt, ja, also wir haben das irgendwie geschafft, zusammen anzufangen und sogar zusammen aufzuhören. Aber die Kritiker haben doch gewürdigt, was für Nuancen er auch aus diesem riesigen Apparat herausbringt. Es ist schon eine Leistung und er war dort der Star. 15 Operetten komponierte Johann Strauss. Eine davon, die Fledermaus, steht verlässlich immer irgendwo auf deutschen Spielplänen. Eine Nacht in Venedig wird ab und zu, der Zigeunerbaron hingegen, nur mehr selten aufgeführt. Die anderen 12 Werke sind mehr oder weniger in der Bühnenversenkung verschwunden und rechnen wir ruhig seine einzige Oper, Ritter Pasmann, auch noch hinzu. Uraufgeführt zu Ostern 1873 gab es rund um die Fledermaus von Anfang an viele Gerüchte, für die nicht zuletzt Strauss selbst gesorgt hatte, durch seine zunehmende Geheimniskrämerei, wie sie der Freund Ludwig Herbig beobachtete. Strauss hatte sich für seine Arbeit ein eigenes, nur gedämpfte Töne von sich gebendes Klavier konstruieren lassen, weil er fürchtete, es könnten feinhörige Schlauköpfe ihm zur Unzeit die schönsten Walzer ablauschen und in schnöder Weise um sein geistiges Eigentum bringen. Diese Vorsichtsmaßnahme hielt Strauss für nötig, nachdem er hatte miterleben müssen, dass sein Nachbar ihm eines Tages, lange vor der Uraufführung, den Fledermauswalzer schon auf dem Klavier vorspielte. Die Fledermaus erzählt eine Rachegeschichte. Dr. Falke war von seinem Freund Gabriel von Eisenstein einmal bei einem Maskenball volltrunken in der Öffentlichkeit zurückgelassen worden, sodass er tagsüber im Kostüm einer Fledermaus zum allgemeinen Gaudium durch die halbe Stadt nach Hause laufen musste. Für diese Schmach rächt er sich nun, indem er Herrn von Eisenstein, als der wegen Beleidigung einer Amtsperson für 3 Tage ins Gefängnis muss, überrede zuvor noch, auf den Ball des Prinzen Orlowski zu gehen. Das ist eine Finte. Es kommt zu Verstrickungen, Verwechslungen, Verführungen. Ahnungslos wirbt Herr von Eisenstein um seine eigene Frau, die auftritt als maskierte ungarische Gräfin. Er lädt sie zum Rendezvous und ist am Ende als untreuer Ehemann bloßgestellt. Die Rache ist gelungen. Doch schuldig gesprochen wird er nicht. Nein, alles ist gut. Der Champagner hat's verschuldet und wird fröhlich zur Majestät erhoben und anerkannt als Champagner der Erste. Die Majestät dieser Lokal, an der Fahrt, fängt sie an, jubeln wir Champagner, Opernregisseurin Anna Bernreitner hat die Fledermaus am Opernhaus Zürich inszeniert. Als ich die Anfrage bekommen habe, war einfach nur pure Freude, weil ich weiß, viele finden das Stück schwierig. Und ich freue mich einfach, weil es ist, ich finde, ein Stück, das so einfach ist, heute aufzuführen, weil das Menschen sind wie du und ich. Und das hat man ja nicht so oft in der Oper und auch nicht in der Operette. Und darauf freue ich mich sehr. Zu zeigen in ihrem Alltag und in ihrem bisschen in ihrem Elend. Und es ist so wienerisch, das freut mich so, weil gerade im ersten Akt, denen ist so fad und sie sind immer so unzufrieden. Und eigentlich geht es ihnen super gut, aber sie sudern immer drüber und alles ist irgendwie grau. Aber dann ist diese Ballnacht, die ihnen so versprochen wird und plötzlich wird es so beschwingt und übertrieben und alle Sorgen sind so nichtig. Und das, ja, das spiegelt, glaube ich, schon sehr dieses, ist auch ein Klischee, aber es ist auch so, wie wir hier, glaube ich, auch alle ein bisschen funktionieren. Und deshalb finde ich es sehr lustig, das auf der Bühne zu zeigen. Man kann sich dieser Musik nicht entziehen. Das geht irgendwie nicht. Man kommt einfach rein und man hat sie dann und man ist dann einfach gefangen. Es geht einfach nicht ohne. Und es kommt auch jedes Jahr die Fledermaus. Sie würde nicht in der Staatsoper aufgeführt werden, wenn es nicht so wichtig wäre und wenn es nicht so, sage ich jetzt, in den Wiener Sälen in Fleisch und Blut übergehen würde. Dann würde das nicht so gespielt werden. Karin Neuwirth vom Theatermuseum Wien. Zu Strauß Lebzeiten werden über 200 Theater die Fledermaus aufführen. Strauß steht auf dem Höhepunkt seines Ruhms und will alle zwei Jahre eine weitere Operette herausbringen, was er annähernd auch schafft. Cagliostro in Wien, Prinz Methusalem sind die nächsten Stücke. Und dann plötzlich stirbt Jetti, seine Frau, an einem Schlaganfall nach 15-jähriger Ehe. Hilflos ist der Jean, völlig hilflos zieht sich in ein Hotel zurück und erinnert sich umgehend seiner Liebschaft vom Theater an der Wien. Eine junge Sängerin aus Schlesien, Angelika Dietrich Lilly genannt, 28 Jahre alt. 7 Wochen nach Jettis Tod wird Lilly die neue Frau Strauß. Der Schriftsteller Ignaz Schnitzer, der später das Libretto zum Zigeunerbaron schreiben wird, schwärmte von ihr. Die schöne, lebenslustige Frau. Ein munteres, sehr munteres, rundliches Geschöpfchen. Ihr übermütiger Frohsinn hat den Meister verzaubert. Die Ehe mit Lilly wird keine glückliche. Unentwegt gibt es Streit, dennoch werden die beiden Operetten dieser 4 Jahre, das Spitzentuch der Königin und der lustige Krieg, wiederum sehr oft nachgespielt. Als Sängerin versteht Lilly etwas vom Theater, energisch arbeitet sie an den Textbüchern mit, geht allerdings auch ein Verhältnis mit dem Direktor des Theaters an der Wien ein, Franz Steiner, und verlässt ihren Mann. Der erwirkt die rechtskräftige Scheidung von Tisch und Bett und erinnert sich bald an eine junge Witwe mit Kind, Adele. Mit ihr tröstet er sich. Mich erinnert das immer so ein bisschen an große Popstars, die ja auch umschwärmt werden von lauter Groupies und dann einfach nur mit dem Finger schnipsen müssen und dann liegt da schon wieder jemand flach. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass das bei Johann Strauss auch so war. Und da er auch kein Kind von Traurigkeit war, soweit wir wissen, kann das natürlich sein, dass er einfach nicht alleine sein wollte und Menschen um sich brauchte, sowohl in Form von Liebesverhältnissen, Abenteuern und auch von Familie. Also aus seinem Briefwechsel wissen wir ja, dass er sehr ausgiebig mit allen Leuten in seinem Umfeld korrespondiert. Also sei es Schwägerinnen, sei es Notare, sei es die Frauen von den Notaren. Und so wie er die anschreibt, also quasi Ehefrauen von Geschäftspartnern, fragt man sich, ob die nicht alle irgendwie am Wochenende im Dui-Du-Rausch irgendwo in der Strauß-Villa aufeinander lagen. Was ja auch sehr modern wäre, wenn das so gewesen sein sollte. Er war also insofern exzentrisch. Er war sicherlich zwanghaft. Er war verschwendungssüchtig, muss man sagen. Na, er hat es auch gut verdient. Er konnte sich das leisten. Er hat sehr viele dieser Dinge gebraucht, damit seine Kreativität nicht erlahmte und funktionierte. Er war ein bedürftiger Mensch, was Liebe und Beziehung angeht. Das heißt, seine Äußerungen an seine Frauen, die er dann sehr, sehr schnell auch wechselte, wenn es erforderlich war, sage ich mal. Aber die Beziehung, die er da pflegte, die Abhängigkeit, die er da äußerte in seinen Briefen an sie, dass er mehrere Male am Tage seiner Frau schrieb, obwohl sie im selben Haus lebte, irgendwelche kleinen Zettelchen schrieb, das zeigt schon, dass er auch ein Mensch war, der sich gerne anlehnen wollte an ein weibliches Wesen. Geboren 1856 war Adele 31 Jahre jünger als Strauß. Mit 18 hatte sie einen Bankierssohn, Anton Strauß, geheiratet, mit der Musikerfamilie nicht verwandt, der 3 Jahre später starb. So war Adele mit 21 Witwe und Mutter einer 2-jährigen Tochter. Da Johann Strauß geschieden war, konnte er nach katholischem Recht nicht heiraten, aber der Jean fand, wie so oft, auch hier einen Ausweg. Er wurde Sachse, trat als sächsischer Staatsbürger zum protestantischen Glauben über und heiratete Adele am 15. August 1887. Diese Ehe sollte noch bis zu seinem Tod dauern und sie wurde glücklich. Ich habe nie das Gefühl gehabt, einen alten Mann geheiratet zu haben. Adele Strauß, die es wünschte, als Frau Johann Strauß angesprochen zu werden, kümmerte sich fortan um alles, wurde wie früher Jetty Jeans exzellente Managerin und in einer gewissen Weise nahm sie sein Leben vollständig in die Hand und war gesellig dabei, liebte es, wie ihr Mann, Gäste zu empfangen. Insgesamt 6 Villen in Wien und auf dem Land standen dafür bereit. Johannes Brahms etwa schwärmte: Na, dieser Abend über Strauß. Und die Frau und der Champagner und die Walzer. Alle, was geht, Kuste, tot wie Abisand, das wird in der Menge bunten Gedränge sich verstecken und necken, hier entweichen, dort erreichen, weil sie fehlt, den Wald verschwinden. Alle Maskiert, alle Maskiert, wo Spaß, wo Tollheit und Lust regiert. Ganz ungeniert, alle Maskiert, Costetto wie amüsant, das wird. Eine Nacht in Venedig wird wiederum ein internationaler Erfolg. Der Walzerkönig ist zum König der Wiener Operette geworden. Aber Johann Strauß will mehr. Eine Oper will er schreiben, eine richtige Oper. Und er will die Gerüchte aus der Welt schaffen, dass er musikalisch immer noch auf Richard Genet angewiesen ist, also trennte er sich von ihm. Aber dann, wie man sich von Genet getrennt hat, da ist möglicherweise die dritte Gattin, die Adele, dahinter gestanden, da hat es möglicherweise auch eine Indiskretion gegeben wegen dieser Mitarbeit, das durfte ja nicht nach außen dringen, da hat es dann in der nächsten Operette, das war der Zigeunerbaron, sich selbst und der Welt bewiesen, ich kann es. Schreibt ein so gewichtiges Finale vom ersten Akt, dass es gar nicht aufgeführt werden konnte. War ja ursprünglich für die Hofoper geplant sogar, aber das ist ein so riesiges Ensemble, das musste man schon bei der Uraufführung kürzen. Also da konnte er es dann schon. Das ist mein Thron, weil ich Der Zigeunerbaron, Das Stück gehörte früher zum Standardrepertoire deutscher Stadttheater. Heute ist das nicht mehr so, auch wegen des Titels. Es gibt diese Diskussion natürlich und ich habe auch den Eindruck, dass das Werk, das wirklich eine Perle ist, wegen dem Titel jetzt viel weniger gespielt wird, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde. Die Opernregisseurin Anna Bernreitner sieht das anders. Es gab jetzt auch hier in Wien vor kurzem eine große Aufregung, weil eben auch der Titel nicht verändert wurde, sondern nur in Anführungsstrichen gesetzt wurde, was aber dann, wenn man, und da verstehe ich dann auch die betroffenen Menschen, wenn das dann überall plakatiert ist in Wien und man geht durch die Straßen und sieht überall das Wort Zigeunerbaron, man sich dann, also ich sage nicht willkommen, aber halt unwohl fühlt, dass es halt Gefühle auslöst. Der Operettenforscher Kevin Clark sieht es nochmal anders. Wenn Strauss auch mit seinem Zigeunerbaron die große Oper angestrebt habe, hätte er doch etwas ganz anderes erreicht und das sei auch heute relevant. Zum einen gibt es diese großen Ensembles, diese großen opernhaften Momente, aber andererseits ist natürlich diese Geschichte von sexueller Befreiung, um die es geht und auch um die Art und Weise, wie Außenseiter, also in dem Fall die Zigeuner gezeigt werden, die ja eigentlich die viel progressiveren sind, also da ist freie Liebe im weitesten Sinne möglich, die hängen sich nicht auf an Reichtum und sozialer Stellung, sondern die sagen, jeder kann hier so sein, wie er ist. Und wenn der Dompfaff uns heiratet, dann zählt es. Das ist ja fast wie Selbstbestimmungsgesetz heute. Das sind ja die anderen, also die Nicht-Zigeuner, die moralisch Verwerflichen sind mit der Sittenkommission und was da alles noch so rumrennt. Diese Großgrundbesitzer mit dem Tschuppern. Das sind ja eigentlich die negativen Figuren. Und wenn heute darüber diskutiert wird, dass das ja so rassistisch sei mit der Darstellung der Zigeuner in dem Stück, würde ich sagen, nee, ganz und gar nicht. Das wird vielleicht heute so gespielt, so klischeehaft. Aber eigentlich sind die wahren Helden und Heldinnen in dem Stück die Zigeuner und die haben auch die beste Musik. Als wolle er nach den Sternen greifen, setzt Johann Strauss alles daran, doch noch als Opernkomponist in die Musikgeschichte einzugehen. 4 lange, auch qualvolle Jahre arbeitete er an dieser Oper Ritter Pasmann und sah darin die größte Leistung seines Lebens. Ich will mit ihm kein Vermögen anstreben. Habe ich ihn doch nur geschrieben, um zu beweisen, dass man mehr kann als Tanzmusik schreiben. Dann kommt eben dieser unselige Schritt Ritter Pasmann. Ja, Strauss war ein großer Wagnerianer, er war von Wagner beeinflusst und das konnte er nicht. Das Einzige, was aus dieser Oper überlebt hat, das ist die wunderbare Ballettmusik und innerhalb derer eben wieder der Csárdás, ein Gusto-Stück, das ja auch immer wieder in den Neujahrskonzerten der Wiener Philharmoniker vorkommt und nicht nur dort und eigentlich immer wieder begeistert aufgenommen wird. Am 3. Juni 1899 starb Johann Strauss an einer doppelseitigen Lungenentzündung. Sein gesamtes Nachlassvermögen hatte Strauss der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien vermacht. Der Welt hinterließ er rund 500 Walzer, Polkas, Märsche und Quadrillen, 15 Operetten, ein Ballett und eine Oper. Dass seine Musik, wie man es gerne nennt, unsterblich sein würde, und man ist versucht zu sagen, natürlich ist sie das, wir merken es ja heute schon, dass sie also unsterblich sein würde, das wussten seine Freunde damals schon. Es wird ein Wien sein und wir werden nimmer sein. Ein Straußscher Walzer aber wird immer sein. Sie hörten Der Walzerkönig, die lange Nacht des Johann Strauss Sohn. Eine Sendung von Jürgen König. Es sprachen Stefan Kaminski und Tonio Arango, Christine Jensen und Rosario Bohner, Heino Rindler, Georg Scharek und der Autor, der auch Regie führte. Am Klavier Friedrich Suckel, Ton und Technik Lukas Wilke. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Die genauen Musikangaben finden Sie im Netz Lange Nacht Deutschlandfunk Kultur. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle die Fortsetzung unserer Podcast-Serie Das glücklichste Volk der Welt. Unsere vielstimmige Tiefenbohrung in die deutsch-deutschen Verhältnisse 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Eine Journalistin aus dem Osten und ein Journalist aus dem Westen haben sich auf den Weg gemacht, um zu verstehen, was passiert ist und warum die Menschen empfinden, was sie empfinden. Ich habe vieles dabei besser verstehen gelernt und weiß, dass es vielen von Ihnen auch so geht, denn sie haben nach der ersten Nacht geschrieben. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. So lange ist das noch nicht her, seit wir glaubten, das glücklichste Volk der Welt zu sein. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.